Hallo und herzlich willkommen zum 138. Concast Themenpodcast. Heute besprechen wir Detective Conan Band 99, die neueste Bandveröffentlichung von Detective Conan in Deutschland. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind der gute Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und auch an meiner Seite ist Olli. Hallo Olli. Hallo, ich wünsche einen schönen guten Tag. Auch wieder mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Moin Moin. Und last but not least ist heute dabei der gute Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Band 99 von Detective Conan. In Japan erschienen am 14. April 2021. In Deutschland erschienen am 1. September 2021. Ein ganzes Jahr nach Band 98 tatsächlich. Genauso wie es in Japan war. Da ist Band 98 im April erschienen, dann bei uns in Deutschland. Und jetzt auch wieder April und dann bei uns im September in Deutschland. Band 99, der Dreistelligkeit so nah, aber... Ein Band haben wir noch davor, bevor es dann zum magischen Band 100 geht. Der 99. Band von Detective Conan erwartet uns mit einem Cover mit sehr viel Grün. Der Detective Conan Schriftzug in Grün, Band 99 in Grün und Conan trägt eine grüne Jacke und geht mit den Händen in der Tasche auf uns Leser quasi zu. Im Hintergrund sehen wir ein Bild von der Vauxhall Bridge in London an der Themse und im Hintergrund sehen wir das... Secret Intelligence Service Gebäude, das Gebäude des, besser bekannt als MI6, britischen Militärgeheimdienstes, Auslandgeheimdienstes, eine Location, die in diesem Band eine große Rolle spielen wird. Wenn wir zum Beispiel auf conwiki.org das Cover mit dem japanischen Cover vergleichen, sehen wir, dass ungefähr ein selber Bildausschnitt gewählt wurde, klar, die Vauxhall Bridge und so, ist natürlich ein bekannter Ort, da gibt es natürlich viele Fotos, die man lizenzieren kann. Der größte Unterschied ist zwischen dem deutschen und japanischen Cover, dass das japanische Cover einen Ausschnitt dieses Ortes zeigt, der so ein bisschen in der Dämmerung ist, das heißt, es ist eher so abendsonnenmäßig und man sieht das SIS-Gebäude nicht so stark, weil Conan das eher so verdeckt. Im deutschen Cover sieht man das Gebäude mehr, dafür ist die Tageszeit, ja, helllichter Tag halt, was dann auch schon ein bisschen andere Lichtstimmung vermittelt. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt das japanische Cover wegen der Lichtstimmung ein kleines bisschen besser. Ja, ich hatte dazu auch bei Instagram, da könnt ihr uns übrigens gerne folgen, @conannews, hatte ich eine Umfrage in der Story gemacht, ob die Zuschauer denn das deutsche oder japanische Cover besser finden. Und es ging tatsächlich so 50-50 aus mit einem ganz kleinen Tendenz Richtung deutsches Cover. Ja, ich finde auch, die nehmen sich beide nicht viel, vermitteln eine unterschiedliche Stimmung. Mir gefällt das japanische Cover einen Ticken besser, aber gerade bei diesem Motiv, ist es wirklich sehr identisch und keine großen Unterschiede. Was ich aber noch sagen kann zur Coverfarbe Grün diesmal, die hatten wir ja zuletzt bei Band 95, also ist noch gar nicht so lange her, dass wir den Grünton hatten. War allerdings im japanischen Original damals anders, also da hatten wir, glaube ich, einen Rotton und der wurde dann im Deutschen auf einen Grünton umgemünzt, also ja, bisschen komisch da. Und auch zur Cover-Vorderseite können wir wieder anmerken, auf dem Egmont-Manga-Logo ist dieses mysteriöse Schnipselchen wieder drauf, dieses Dreieck, was da vorne drauf zu sehen ist, falls ihr euch erinnert, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Schaue ich mir jetzt jedes Mal an. Vorne auf dem Egmont-Manga-Logo. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch mal das Egmont-Manga-Logo genau an. Tut's besser jetzt nicht, weil dann kann es nicht mehr, ihr kriegt das nicht mehr aus dem Auge. Also wenn ihr es einmal wisst, dass es da ist, seht ihr es jedes Mal. Also so geht's mir zumindest. Ich habe extra nochmal die Sonderbände rausgeholt und habe da nochmal geguckt, weil das Logo in weiß ist gewesen bei den letzten Sonderbänden. Da ist das anders. Und jetzt, weiß ich nicht, auf der Vorderseite mit dem Dreieck, das stört mich. Da ist der innere Monk sehr unzufrieden. Dann musst du einfach den Band drehen, dann siehst du es nicht mehr. Aber ich würde gerne noch vorne bleiben, weil ich kann mich diesmal persönlich nicht auf ein Cover festlegen. Ich hätte gern eine Mischung aus Deutsch und Japanisch diesmal, weil ich finde, die Wetterverhältnisse, der Himmel und das Wasser sind im Japanischen wesentlich besser, weil da sind Wolken und das Wasser ist nicht nur glatt, sondern man sieht da so Wellen. Aber das Gebäude, das gefällt mir bei uns im Deutschen besser, weil man da mehr von sieht. Ja, das SIS-Gebäude ist ja ein sehr markanter Bau. Die Geister in London scheiden sich auch wohl, ob es sehr künstlerisch ist oder sehr hässlich. gibt es das Trivia im James-Bond-Film Skyfall von 2012, wurde das Gebäude in die Luft gesprengt. Und als die Mitarbeiter von MI6 eine Privatvorstellung von dem Film bekommen haben, haben sie wohl applaudiert, als das Gebäude in die Luft gejagt wurde. Naja, Kusho Aoyama Egmont Manga, wie gesagt, mit dem Dreieck. Auf dem Buchrücken sehen wir Conan, der vor einer riesigen Felskugel davon rennt, Indiana Jones mäßig. Deaktiv Conan, Kusho Aoyama Band 99, das Egmont Manga Logo ohne Dreieck, wie Olli schon richtig angemerkt hat. Auf der Rückseite Mystery, auch in grün. Was trug sich damals auf der Vauxhall Bridge in London zu? Wird es Masumi und Mary gelingen, während der Geburtstagsparty Conan das Gegengift abzujagen? Amuro eilt dem in Schwierigkeiten geratenen Kasami zu Hilfe. Auf der entlegenen Farm trifft er auch auf Conan und die Detective Boys, doch dem Täter gelingt es, das ganze Team, die ganze Truppe, in eine Falle zu locken. Und auch Rumi Wakasa ist vor Ort, Punkt, Punkt, Punkt. Und im Schlüsselloch sehen wir auch entsprechend Kasami von der Sicherheitspolizei, der gerade telefoniert. Das Egmont-Manga-Logo erneut ohne Dreieck. Ohne Dreieck. Egmont-Manga.de und der Preis in Deutschland 6,50 Euro. Ja, der Preis in Österreich ist nicht mehr angegeben. Früher konnten wir das alles noch so sagen, Preis in Österreich und Schweiz ohne Buchpreisbindung. Jetzt einfach nur der deutsche Preis, 6,50 Euro. Ich hoffe, das heißt nicht, dass dort keine Manga mehr verkauft werden. Das wäre sehr schade. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem seriösen Kasami. Immer wieder schön, den mal zu sehen. Das sieht so aus, als würde er gerade mit Takahiro Arai telefonieren, ob er ihn zukünftig in Zero Tea Time ein bisschen besser darstellen könne. Ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ja. Kasami, ich fahre gerade durch den Tunnel, tschüss. Blöd gelaufen. Wenn wir den Band aufklappen, kommen wir zu Kusho Aoyama, der vergiftet wurde und ihm wurden Kanji auf die Stirn geschrieben. Was genau das ist, da kommen wir gleich noch zu. Und er erzählt eine amüsante Geschichte davon, wie er das Arbeitszimmer von Tetsuya Chiba besucht hat und dann realisiert hat, dass er sein Büro eigentlich fast genauso eingerichtet hat. Und dann eine künstlerische Verbindung zu einem seiner Kindheitsidole führt. Tetsuya Chiba ist ein legendärer Mangaka in Japan. Man kennt vielleicht so Serien wie Ashita no Joe. Ist, wenn die Deutsch rauskommen, ist so eine Serie, deren Manga und Anime auch so aus den 60er, 70ern. Ja, wie vielleicht aber Eva sagt, den deutschen Fans ist vielleicht Megalobox. Das war so ein Remake, das ist auch hier auf Pro 7 Max gelaufen. Was auch an Ashita no Joe angelegt ist. Eine Anime-Adaption in der Zukunft quasi. Weil ich habe den, mir hat der Name was gesagt, aber ich war mir unsicher und dann hatte ich das nochmal gegoogelt und ja. Also mir war der Name doch auch tatsächlich sogar geläufig. Vielleicht geht es ja auch dem einen oder anderen auch so. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, Kusho Aoyama hat einmal gesagt, seine größten drei Vorbilder als Mangaka sind Monkey Punch von Lupin the Third, Tetsuya Chiba von eben Ashita no Joe und noch ganz vielen anderen. Orewa Teppei war zum Beispiel die Inspiration für Yaiba und Mitsuru Adachi mit seinen Baseball-Mangas. Also da hat Aoyama sich einen kleinen Traum erfüllen können, das ist doch schön. Auf der nächsten Seite haben wir dann schon das Impressum, Detektiv Conan von Kusho Aoyama, deutschsprachige Ausgabe, erste Auflage, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Gestaltung Claudia V. Filhauer, Koordination Angelika Schönhuber, gedruckt in der EU, Manga Egmont Manga und Egmont Manga Shop. Und dann haben wir das alternative Cover, das diesmal wieder tatsächlich aus Japan übernommen ist. Das ist ja eine der Sachen, die klappt meistens jetzt inzwischen seit der Redakteursumstellung, so mit Band 95. Einmal hat es nicht geklappt, mit Band 97, aber immerhin sind wir von dieser lästigen Con-Tradition los, dass wir 5 Bände lang dasselbe alternative Cover haben. Und hier sehen wir Shinichi und Conan, die einmal das Gegengift zum APTX und das APTX selbst in der Hand haben und dabei fröhlicher sind, als man das denken könnte. Aber naja, ist ja nur das alternative Cover. Und als nächstes haben wir das, was bisher geschah, das tatsächlich auch richtig übersetzt wird. Und die Inhaltsangabe. An dieser Stelle vielleicht einmal so flächendeckend für den Band kann man anmerken, die Fehlerkorrektur in diesem Band. Ich würde das jetzt einmal gesondert hier so als Sammelding ansprechen, da müssen wir jetzt nicht in den einzelnen Fällen so sagen, was da korrigiert wurde, denn in den vergangenen Bänden war es ja so, dass fast kein Fehler korrigiert wurde, die in den Weekly-Kapiteln passiert ist. Das war in den letzten paar Bänden ziemlich eklatant und wer unsere Podcasts dazu gehört hat, hat vielleicht in Erinnerung, dass wir da sehr ausführlich drüber geredet haben und dass uns das sehr, sehr geärgert hat. Man hat Besserung gelobt bei Egmont Manga und dieses Mal ist es auch tatsächlich passiert, nachdem es auch schon in der Winter Edition so war, dass alte Fehler korrigiert wurden. In der Lone Wolf Edition wurde auch ein bisschen was Altes korrigiert, dafür kamen neue hinzu. Naja, und hier bei Band 99 kann man sich im Common Forum zum Beispiel auch angucken, wurden fast alle Fehler korrigiert. Sei es jetzt so richtig große Fehler oder seien es auch so nur kleinere Fehler, wo man vielleicht argumentieren könnte. Das Größte, was dann zu den Weekly Releases bemerkt wurde, ist hier in diesem Band korrigiert worden tatsächlich. Und da möchte ich hier ein Lob aussprechen. Zyniker mögen natürlich jetzt sagen, warum nicht von Anfang an, aber sei es drum, ich finde es gut, dass es bei diesem Band geklappt hat. Und das ist doch das Wichtigste, dass wir jetzt einen weitestgehend fehlerfreien Release zu kaufen bekommen haben. Ja, bin ich auch tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit. Also es hat sich wirklich insgesamt sehr rund gelesen. Da muss man auch tatsächlich Egmont Manga schon mal ein großes Lob aussprechen. Auf die einzelnen Punkte werden oder Kleinigkeiten werden wir dann noch im Laufe des Casts oder des Bandes zu sprechen kommen. Aber insgesamt wirklich sehr rund und flüssig liest sich das. Und ja, ich hatte ja damals, als es dann, oder in dem letzten Band-Podcast, ist ja auch schon eine ganze Weile her, immer gesagt, dass es zu Band 100 alles stehen muss, weil diese 100er-Marke, ich glaube, da werden sehr viele, selbst wenn sie kein klassischer Conan-Fan oder Conan-Sammler sind von den 99 Bänden, einfach mal zuschlagen, eben weil es Band 100 ist und ne, so eine Jubiläumsmarke, wer weiß, ob es auch noch ein Extra geben wird in irgendeiner Art und Weise. Deswegen bei Band 100, da möchte ich gerne unbedingt, dass alles steht und gut aussieht und das stimmt mich schon mal sehr positiv, dass es wirklich zu Band 100 dann auch weiterhin funktionieren kann, denn wenn es bei Band 99 funktioniert, kann es auch bei Band 100 funktionieren. Ja, und ich möchte noch mal sagen, für alle, die jetzt hier zuhören und gar nicht wissen, was denn Detective Conan Weekly ist, dazu haben wir auch noch mal einen oder zwei separate Podcasts sogar gemacht. Ich glaube, einmal zum Start und einmal ein Fazit nach einem Jahr, wie es denn so lief. Also Detective Conan Weekly ist ein Angebot von Egmont Manga. Das gibt's jetzt seit, wie lange gibt es das schon? Zwei, drei Jahre? Zweieinhalb? Und da werden die aktuellen japanischen Kapitel, die dort in der Shonen Sunday erscheinen, immer recht zeitnah, meistens am Montag darauf, also in Japan erscheinen die am Mittwoch und am Montag darauf erscheinen die dann auf Deutsch bei Google, Kobo, Apple Books und Amazon. Also man kann sie wirklich sehr, sehr zeitnah dann auf Deutsch lesen, immer auf dem aktuellen Stand für nur 99 Cent pro Kapitel. Da muss ich hier nochmal die Werbetrommel dafür rühren, nicht weil wir Geld dafür bekommen, sondern weil es wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot ist. Und ja genau, diese 11 Kapitel, die hier in Band 99 drin sind, die gab es auch schon alle bei Weekly, damals direkt nach dem japanischen Release alle zu lesen. Und da waren noch einige Fehler drin, hier und da mal. Und die wurden jetzt alle beim Übertragen in den Band 99, in die gedruckte Version, korrigiert. Zumindest der allergrößte Teil. Rühren der Werbetrommel, Ende. Ja, dann sage ich auch noch mal kurz Dankeschön, Egmont, dass das so gut geklappt hat mit der Fehlerkorrektur, weil ja, es ist einfach besser, wenn man beim Lesen nicht über irgendwelche Buchstabendreher oder irgendwelche anderen Fehler stolpert, wenn man so drauf ist wie ich, dann denkt man, das ist aber falsch und dann ist man raus aus der Geschichte. Aber deswegen war das hier sehr gut. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass es gemacht wurde und würde mich freuen, wenn es jetzt weiterhin so läuft. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt vor kurzem noch den Band 98 in der Hand. Jetzt in Vorbereitung auf den Cast hatte ich mir den auch nochmal kurz angeschaut und ich habe das immer so gemacht, ich habe die Fehler immer markiert mit so Post-its und das sieht ganz furchtbar aus. Das mache ich lustigerweise auch so. Ja, also. Da sind Unmengen an Post-its drin und ich habe sie auch nicht rausgemacht. Ich hatte den Band dann einfach so wieder ins Regal geschoben nach unserem letzten Cast und jetzt hatte ich den wieder rausgeholt und da ist mir das gleich schon aufgefallen, dass da wirklich eine riesige Anzahl an Post-its drin ist. Naja, auf jeden Fall, jetzt hatte ich für diesen Cast in dem Band nur Post-its reingemacht, für wenn die Fälle beginnen, beziehungsweise enden, damit ich hier immer eine kleine Hilfe habe. Und das lässt schon darauf schließen, ich habe jetzt keine großen Fehler irgendwie gefunden. Also das war endlich mal ein Band, den konnte man super flüssig lesen, ohne dass einem irgendwie aufgefallen ist, was ist denn das? Oder das macht jetzt überhaupt keinen Sinn? Oder was ist denn das für ein Fehler? Das ist ja aber ärgerlich, das muss einem doch auffallen. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Und so soll das sein. Und ja, da kann man nichts anderes sagen, außer super. dass das so ist. Ja, also, dass die Fehler korrigiert werden, ne? Das sollte eigentlich ja normal sein. Deswegen weiß ich nicht, wie hoch man das jetzt loben soll. Das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber da wir es vorher halt nicht hatten, finde ich, muss man jetzt auch an der Stelle, weil wir das sehr stark kritisiert haben, auch mal hervorheben. Jetzt ist es nicht mehr so und so soll das sein. Und wenn wir dann irgendwie auf die Fehler aufmerksam machen können oder es diesen Fehler-Thread bei uns im Forum gibt, wo man da immer gucken kann, ja, sind da Fehler drin oder kann man das vielleicht so oder so machen, macht das Sinn? Das ist doch super, profitieren beide Seiten von. Wir haben eine Korrektur durchgeführt, gemeinsam mit der Community, und man kann so ein bisschen über die Dinge diskutieren. Manchmal ist das ja auch so, sprachliche Besonderheiten, muss man das so korrigieren oder nicht? Und das finde ich halt einfach super, und dass dann Egmont da ein offenes Ohr jetzt hat und auf uns hört und dann entsprechend auch Fehler korrigiert, die ja durchaus mal vorkommen können bei so einem Weekly-Projekt, was halt ja doch sehr schnell übersetzt werden muss. Manchmal sind noch nicht alle Kapitel da, man weiß noch gar nicht, okay, wie ist, vielleicht fehlt da irgendwie noch der Zusammenhang oder so fürs nächste Kapitel, auf was bezieht sich jetzt irgendeine Übersetzung, und das hat man ja beim Band normalerweise nicht. Also ja, finde ich jetzt super, dass das wieder korrigiert worden ist. Doch, also bin ich sehr froh. Eben, wenn wir so viel wie wir teilweise dann meckern in den Casts, so viel können wir dann auch an der Stelle ruhig mal loben. Und da muss man ganz klar sagen, das ist dann, erhöht den Spaß am Lesen um einiges, wenn man, es geht ja gar nicht darum, wenn mal ein Fehler da drin ist, aber wenn es halt so viele sind, dass man immer wieder das Gefühl hat, oh, da ist was, und das ist halt einfach auffällt. Weil es gibt ja Leser, denen fällt das normalerweise gar nicht auf, aber ab einer bestimmten Menge fällt es auch dem gewöhnlichen Leser dann auf, der da nicht so drauf achtet. Und dann ist es halt der Punkt erreicht, wo es halt eigentlich korrigiert werden sollte. Und zusätzlich, wir haben diese Funktion mit dem Weekly. Das ist eigentlich der Vorteil daran, dass man eine Korrekturmöglichkeit zusätzlich hat, eine Qualitätskontrolle sozusagen, bevor es im Band erscheint. Und wenn die genutzt wird, dann ist eigentlich alles perfekt. Und da kann man dann nur ein großes Lob aussprechen, dass das jetzt in die Tat umgesetzt wird. Ein paar kleinere Fehler haben sich tatsächlich noch eingeschlichen, aber da hat, wie Philipp schon gesagt hat, kommen wir noch zu, wenn wir im Band darauf stoßen. Erstmal würde ich sagen, wir kommen jetzt zu dem ersten Fall, der uns hier in dem Band präsentiert wird. Und diesen Fall stellt uns jetzt Olli vor. Ja, der Fall setzt den Fall aus Band 98 fort. Und wer da nochmal genauere Details zu haben will, liest am besten dieses Kapitel dann nochmal. Ich fasse jetzt hier nur ganz kurz zusammen, dass Conan eine Erkältung hat, dennoch aber mit Masumi, Sonoko und Ran auf eine Geburtstagsfeier geht von einer Schulkameradin von Ran, Sonoko, Masumi auch, weil sie auch in der Klasse ist. Und ja, da sind sie dann zusammen und dort ereignet sich ein Mordfall und damit endete der letzte Band. Und hier geht es jetzt halt weiter, dass eben entsprechend geguckt wird, wie ist der Sachverhalt, und der entsprechende Mann, der ermordet wurde, der ist an einer Vergiftung gestorben. Die Polizei wird informiert und ja, ermittelt dann eben entsprechend Tatverdächtige. Wer denn als Tatverdächtiger in Frage kommt, das sind insgesamt 4. Und ja, die Umstände waren halt, dass zum Tatzeitpunkt eine Präsentation abgehalten wurde, wo der Raum eh schon dunkel war, und danach ist kurz der Strom ausgefallen, wo es dann komplett dunkel war. Das Opfer trug aber so eine, ja, Brille, die geleuchtet hat, daher wusste der Täter, wo das Opfer war. Und vergiftet wurde offensichtlich der Kuchen, den das Opfer gegessen hatte, und da stellt sich jetzt die Frage: Wer von den möglichen 4 war es? Wie hat er das Gift platziert? Und entsprechend dann auch, ja, gibt es Indizien, zum Beispiel den, ja, Filzstift oder wie nennt sich das? Ein Textmarker, irgendwie so. Damit wurde dem Opfer was auf die Stirn geschrieben. Und es gibt nur eine Person, die einen funktionierenden Textmarker bei sich trägt, und dann gerät die natürlich etwas mehr in Verdacht, und dann, ja, wird das Ganze noch so ein bisschen ermittelt. Masumi und Conan sind mit dabei, wobei Conan natürlich durch seine angeschlagene Stimme nicht unbedingt viel reden kann, aber man versteht ihn trotzdem. Und dann, ja, kommen sie halt gegen Ende entsprechend auf die Lösung des Falles. Und was auch sehr interessant ist, ist Masumis Beweggrund halt, sich dort mit aufzuhalten, nämlich abseits der Geschehnisse sozusagen, erfahren wir nämlich, ja, was es mit Mary und Masumi auf sich hat, wie Mary so wurde, wie sie halt wurde. Denn wir sehen, wir haben es vorhin ja schon auf dem Cover angesprochen, den entsprechenden Ort, wo sie mit Wermut zusammentrifft und von ihr das Apoptoxin verabreicht bekommt und dann wie Conan ebenso schrumpft und dann trifft sie wieder mit Masumi zusammen und ja, erzählt ihr dann, sie wurde geschrumpft und dann erfahren wir auch noch die Geschehnisse damals im London-Band, die werden ja auch nochmal mit aufgeworfen, wodurch dann Mary und Masumi halt die Vermutung kriegen, dass Conan Shinichi ist und deswegen sozusagen ja, ermitteln und versuchen, an ein mögliches Gegenmittel ranzukommen, was Conan ja dabei hatte. Und das will ja Masumi in diesem Fall hier erbeuten oder ergaunern. Aber ob sie das kriegt, sage ich an der Stelle nicht. Ja, da hätte sie tatsächlich mal Kaito Kid fragen sollen, ob der ein bisschen was ergaunern kann. Hat sie nicht getan. Dementsprechend könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie es dann ausgegangen ist. Kaito Kid hätte es natürlich am Ende zurückgegeben, weil er festgestellt hätte, dass es ein Duplikat wäre oder so. Naja, andere Geschichte. Ja, bezüglich des Falls, ich finde ihn tatsächlich sehr gelungen, jetzt nicht übermäßig gelungen. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass der Fall in Band 98 begonnen hat, der jetzt auch schon ein ganzes geschlagenes Jahr her ist. Lasse hat es am Anfang erwähnt, dass der Band 98 ein Jahr vor Band 99 erschienen ist. Dementsprechend ja, hat man hier auch eine sehr lange Gedächtnislücke oder muss sich den Anfang des Falls ein Jahr mit im Kopf hin und her tragen durch die ganze Weltgeschichte und sich jetzt wieder entsinnen, wie es denn war. Oder man nimmt den Band nochmal aus dem Regal, das ist, glaube ich, die einfache Variante und liest nochmal nach, was denn so passiert ist. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ansonsten würde ich ja wahrscheinlich 3 von 5 Kuchenstücken vergeben. Also ein grundsolider Fall. Hat mich jetzt nicht groß aus den Socken gehauen, schlecht war er auch nicht. Dieses Zusammenspiel oder diese Anspielungen von Masumi gegenüber Conan dann so ein bisschen, ja, bist doch erkältet, solltest du mal dein Gegenmittel einnehmen, ist so ein bisschen plump, fand ich immer so, also ein bisschen aus dem Kontext. Ja, aber kann man so gut machen und ja, grundsolider Fall, liest sich gut lesen, wie auch immer. 3 von 5. Ich weiß noch, wie ich damals, also ich war damals super gehypt, als dann die ersten Spoiler-Leaks dazu kamen, als das im Magazin damals erschien, dann im zweiten Kapitel, beziehungsweise hier in diesem Band das erste, wo dann Tsutomu auftaucht da und, oh, Tsutomu und was, ne, und dann demaskiert sich als Wermut, also da war richtig Hype in der Luft damals und ich würde sagen, der Flashback hat das auf keinen Fall enttäuscht, der hat genau das geliefert, was er dann nach dem einen Kapitel dann im nächsten versprochen hat, natürlich auch für viele ein besonderes Panel, nämlich die Methode, wie Wermut sich dazu entschieden hat, Mary das APTX zu verabreichen. Da haben viele Leute gedacht, ich bin noch hier bei Directive Con, sowas habe ich ja noch gar nicht, habe ich hier noch nicht gesehen. Das war schon cool und war auch mal so ein bisschen was Abwechslung, nicht irgendwie so Larifari-Gin hier mäßig irgendwie, plötzlich hat er ein Wasserglas oder sowas dabei, was er Shinichi noch reinkippen kann. Nee. Wermut hatte andere Quellen für Flüssigkeit. Und der Fall ist solide. Masumi ist halt Masumi. Ne? Aber insgesamt, diese ganze Auflösung, es gab ja vorher auch schon immer die Theorien, wo sie dann rausgestellt hat, Masumi war gar nicht in den USA, sondern in England, das hatte Conan dann ja irgendwann deduziert und da gab es auch schon Theorien und dann haben die Leute ja auch spekuliert, ja, London war ja so 71, 72 Band und dann in Band 73 kam Masumi wieder zurück nach Japan und so und hier vielleicht Verbindung und so und mit dem allen drum und dran, weil sie kannte ihn ja als Kind und so und dann irgendwie vielleicht mit dem Flashback und dann Conan war im Fernsehen in London und dass das jetzt alles so in diesem Fall so ein bisschen aufgelöst wurde, das war schon cool zu sehen und ja, das war auf jeden Fall so einer meiner Highlight-Fälle der letzten Jahre und deswegen wäre ich hier so bei, ja, 4 von 5 vielleicht sogar so, ja, eher so 4,5, aber dafür ist mir der Fall noch so ein bisschen, ja, solide, aber jetzt nicht so spektakulär, deswegen wäre ich eher so bei 4 von 5. Würde ich mich anschließen. Masumis Rolle sehe ich Ich weiß nicht. Also es tritt Masumi auf und es tritt Wermut auf. Also der Fall ist für mich schon ja, sehr gut. Gefällt mir schon sehr gut allein deswegen. Und muss klar sagen, dieser Fall, der Kriminalfall selbst, der lebt natürlich vom Flashback. Der Fall selbst, muss ich sagen, das war jetzt nicht irgendwie so, ja, irgendwas, was einem so stark im Gedächtnis geblieben ist. Aber als ich dann angefangen habe, wieder zu lesen, war mir auch gleich wieder klar, wer der Täter ist. Das war jetzt nicht so schwer drauf zu kommen, wie ich fand. Also Ja. war jetzt nichts, was einem irgendwie vom Hocker gehauen hat, muss ich sagen. Deswegen insgesamt der Flashback rettet hier alles und so will von einem soliden Fall, ne, solider Fall. Aber der Flashback, der zieht das halt sehr stark nach oben. Und ja, ich freue mich immer, wenn Masumi auftritt. Ich weiß, da bin ich in der Runde vielleicht nicht in der Mehrheit, aber ich finde sie einen guten Charakter und auch die Rolle, die sie gerade so ein bisschen ausfüllt. Und wie sie das macht, ich gestehe ihr diese Rolle irgendwie so ein bisschen zu. Auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen plump ist. Und muss sagen, insgesamt auf jeden Fall auch 4 von 5 Giftkapseln würde ich für diesen Fall vergeben. Also ich muss sagen, ich mag Masumi auch sehr. Ist also sogar einer meiner liebsten weiblichen Charaktere in Detective Conan. Aber hier das Auftreten hat mir einfach nicht gefallen. Nicht, dass es falsch rüberkommt, dass ich Masumi nicht mag. Das stimmt nämlich wirklich nicht. Ah, hast dich nochmal gerettet, ein Glück. Puh, Aber ah, wirklich, ja. was mir Puh. noch aufgefallen ist, wo wir bei Dingen sind, die ich nicht mag, war diese eine Sequenz, wo Ran dann am Ende nochmal irgendwie den Täter mit diesem Tritt auseinandergehauen hat und man da, ich weiß nicht, so ein bisschen das Höschen sieht oder so, also keine Ahnung, das fand ich, oder so unter den Rock halt irgendwie, das fand ich nicht gut. Fände ich gut, wenn das wie in Zukunft, also das haben wir sehr, sehr selten in Detektiv Conan und ich würde mich freuen, wenn das auch so bleibt. Und wir da nicht irgendwie diese billigen Höschenblitze haben, um dann irgendwie, keine Ahnung, Fanservice zu bieten. Also ich finde, das hat Detektiv Conan nicht nötig und da würde ich mich sehr freuen, wenn das in Zukunft auch nicht mehr in dem Maß passiert. Ja, also kommt immer auf die Komödiantik drauf an, ne? Mit diesem Masumi, wo sie in Unterwäsche war und Kaito Kid verprügelt hat in dem Fall. Haben wir irgendwie auch letztens erst nochmal drüber gesprochen. Ja, da finde ich, ist es nochmal was anderes, aber so einfach, ja, in so einer Kampfszene irgendwie, da finde ich das sehr unpassend, muss ich sagen. Und wie gesagt, da würde ich mich freuen, wenn das nicht so einreißen würde oder nicht so viel passieren würde. Naja, man sieht ja aber nichts. Das ist in den Panel ja schon sehr so, dass die Beinhaltung so ist, dass man halt quasi nur Oberschenkel sieht, aber auch sonst jetzt nicht irgendwie Höschenshot oder so. Das hatten wir in anderen Fällen schon deutlicher. Es wird ja auch gar nicht kommentiert, oder? Also sonst würde er dann vielleicht, wenn es komödiantisch oder wirklich im Fokus gestanden hätte davon, dann wäre ja doch noch vielleicht irgendwie was zugekommen. Es war ja jetzt einfach nur aus der Perspektive nicht anders darstellbar, oder? Weil das ist ja auch also relativ klein, das Panel. Ich finde es tatsächlich nicht so schlimm. Das hätte man deutlich anders in Szene setzen können, wenn man es gewollt hätte. Finde ich Ich jetzt. muss sagen, man hätte das Panel aber auch anders machen können. Also, dass es nicht so von diesem Blick ist. Und da bin ich mal gespannt, was die Anime-Umsetzung draus macht. Ja, Aber stimmt. ja, also ich fand, das ging schon ein. Also ich weiß nicht, ich bin da hoffentlich nicht zu wertkonservativ, nein. Aber nee, ich fand, das war jetzt so, wie es dargestellt wurde, fand ich das schon ein bisschen unnötig. Und ja, keine Ahnung. Also das zeigt schon mehr, als man müsste. Aber naja, sei es drum. Gut. Ich glaube, das ist auch okay, da an der Stelle unterschiedliche Meinungen zu haben. Bin dann tatsächlich auch gespannt auf die Anime-Umsetzung, ob sie dann der Meinung sind, dass da ein Fokus drauf gelegt werden müsste. Weil so wie er die Einstellung halt hat machen wollen, weiß ich nicht, obwohl vielleicht hätte es mal ein bisschen anders machen sollen, aber ich hätte jetzt auch irgendwie nicht den Wert davon verstanden, in so einem kleinen, also sie ist ja relativ klein an der Stelle, da jetzt, dass das jetzt nur deswegen ein Höschenblitzer ist, das wird ja wahrscheinlich keinen von den Leuten, die da drauf stehen, irgendwie befriedigen an der Stelle. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, kann ich irgendwie nichts zu sagen. Es wäre ja nochmal auf der zweiten Seite die Möglichkeit gewesen, da irgendwas in der Richtung zu machen. Da hätte er, also wenn da nochmal der Fokus drauf hätte gelegt werden wollen. Aber vielleicht verstehe ich dieses Prinzip mit dem Höschenblitzern eh nicht so extrem, ob das, ja. Ich glaube, Aoyama hört sich gerade den Podcast an und notiert sich die Tipps fürs nächste Mal. Ah, keine Nein. Ahnung. Ja, ich sag mal so, es gibt auch genug edgy Comedy-Manga in der Shonen Sunday, wenn er da durchblättert. Da gibt es schon ordentliche Fanservice-Sachen. Da reicht es natürlich nicht ran. Ja, ich sehe es halt so, sie hat halt ein Kleid an und Karate-Kicks mit so einem Kleid gehen halt nicht anders. In einem Fall, dem Fall tatsächlich mit der Lehrerin damals im Band 14, da kickt Ran ja eine Tür auf, Da sieht man auch, da hat sie auch einen Rock an. Man sieht Ja. da aber auch nicht so wirklich was. Das wird halt auch so durch die Oberschenkel verdeckt, dass man keine Unterwäsche wirklich sieht. Das war dem Anime dann doch aber auch zu riskant damals scheinbar, auch wenn man nichts gesehen hat. Und sie haben ihr, glaube ich, in dem Fall damals eine Hose gegeben, statt einem Rock in der Umsetzung von diesem Fall, wenn ich mich recht entsinne. Ja, vielleicht trägt dann ran hier auch ein leicht anderes Kleidungsstück. Ja, aber ja, kann man unterschiedlicher Meinung sein, würde ich sagen. Vielleicht wird es aber auch mit Kamerafahrten dann ganz anders dargestellt, dass mehr dem Stuhl gefolgt wird oder so und du da gar nicht mehr groß irgendwie was siehst oder so. Das kriegen sie ja Also im ich würde es ja Anime gerne gut haben, hin. diesen, wenn sie den Kick auf seinem Kopf landen, dass das so in Zeitlupe, das passiert dann so, dann discht und dann wird es nochmal aus so drei verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt und dann noch einmal in Zeitlupe und dann knallt er auf den Boden. Das wäre nochmal schön. Ich sehe schon, Lasse macht die Inszenierung. Ja, zum Fall selber. Ich hatte, glaube ich, bisher meine Bewertung noch nicht abgegeben. Ich kann mich der 4 von 5 Bewertungen nur anschließen. Einfach, weil ich den Fall selber tatsächlich auch. Ich finde, der, bis auf diesen Triggerpunkt über das Gift, also darüber, dass halt Masumi weitergibt, dass es sich um einen Giftmord handelt, hat dieser Fall halt, irgendwie ist der so losgelöst von dieser Flashback-Geschichte, zumindest zum Großteil. Halt, es ist halt nicht so gut verknüpft, also zumindest empfinde ich das so. Das ist so voneinander getrennt, dass man das Gefühl hat, man switcht zwischen zwei Geschichten immer hin und her. Das finde ich manchmal dann doch etwas störend, dass man beide Verläufe im Kopf irgendwie sozusagen behalten muss an manchen Stellen. Also vielleicht bin ich da auch einfach nicht ein zu gewöhnlicher Leser für, dass mich das stört, aber das fand ich, habe ich jetzt als nicht so angenehm empfunden. Da mag ich die Fälle, wo das alles miteinander verwoben ist, das finde ich dann irgendwie cooler, wenn das dann alles doch irgendwie so ein bisschen zusammenhängend ist. Deswegen bin ich bei 4 von 5 aber trotzdem d'accord, einfach weil dieser Flashback und das, was in der Vergangenheit geschieht, doch einfach über die Maßen cool ist. Ich finde das aber ganz gut gemacht. Wir haben ja hier zum Beispiel in dem dritten Kapitel die Situation, wo dann ist mir, wir fangen mit dem Flashback an und dann hört er uns so auf und Masumi sagt so, das war damals echt unglaublich. Und dann kommt und dann denkt Rania, sie redet über den Fall und so, und dann haben wir quasi doch mal 1,5 Seiten Fallzusammenfassung, wie das halt auch so ist, wenn man das wöchentlich im Magazin liest, damit man da mitkommt. Und ich finde, das funktioniert dann in der Bandversion ganz gut, um das mit den Flashbacks, wenn man dann halt so wieder hat, man jetzt halbes Kapitel Flashback, nochmal halbes Kapitel Flashback im nächsten Kapitel und dann hier so diese Zusammenfassung von Masumi. Darüber, finde ich, kommt man dann wieder ganz gut in den Fall rein, meines Empfindens nach. Da hast du wahrscheinlich schon recht. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach so dieser Unterschied, was das Coolness-Level angeht zwischen Fall und Flashbacks. Dass man sich halt vielleicht auch einfach mehr von den Flashbacks wünscht und dann so in der Geschichte bei den Flashbacks drin ist, dass man halt den Fall, egal wie, schon wieder verdrängt hat. Und wenn er dann wiederkommt, denkt man sich so, oh, hätte es gerne mehr vom Flashback. Und dann bekommt dieser Fallteil dann so eine etwas negativere Note. Das könnte auch sein. Apropos Wiederkommen, ich hätte übrigens nichts dagegen, wenn die gute Yumi Sekizawa, die ja in Shinichi Ran Masumi und Sonnenkuss Klasse ist, wenn die in Zukunft sich gemerkt wird und auch nochmal wiederkommt, weil ich finde, wir bräuchten in dem Schulumfeld ein paar mehr Charaktere, die ab und zu mal vorkommen. Wir hatten ja Eske, das ist ja auch schon wieder länger vorbei, und da haben wir ja inzwischen so ein bisschen mehr Nakamichi, den Kumpel von Shinichi aus der Schule, den wir ja in Kyoto ein bisschen mehr gesehen haben. Und ich bin allgemein dafür, so aus Shinichi und Rans Schulumfeld kann man ruhig mal mehr Charaktere zeigen und sich die im Hinterkopf behalten. Wir haben ja in der Teitan-Grundschule kaum bekannte Schüler oder so und dann noch weniger an der Oberschule als an der Grundschule. Und ja, Yumi Sekizawa kann Gosho sich gern die nochmal in so einen Fall einbauen, hätte ich nichts dagegen. Ja, da würde ich mich anschließen. Also ich fand das Geschwisterpärchen, sage ich mal, hier auch sehr interessant, auch in dem einen oder anderen Panel. Und ansonsten schließe ich mich euch auch an in der Bewertung. 4 von 5 Kuchenstücke. Sehr schön. Kuchen essen ist sehr wichtig. Esst Kuchen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, und ich muss echt sagen, hier kleiner Fun Fact von mir, es ist sehr lange her, dass ich den Band davor gelesen habe, und als ich den ba Fall oder Band auch angefangen habe, ich dachte gleich auf der ersten Seite, Hä, hier ist ein richtiger Fehler drin. Was sagt Conan denn da für ein Wort? Dieses Hinst, bis mir dann einfiel, ach ja, er hatte ja eine Entzündung und das ist vollkommen Absicht, das ist gar kein Fehler. Und deswegen, ja, war das ein sehr guter Einstieg für mich. Und ja, ich fand das sehr schön, dass hier der Flashback da war, dass man hier diese Verbindung auch zwischen den einzelnen, ja, Bänden jetzt hat. Also wenn man jetzt nochmal zum London-Fall greift oder dann auch zu Masumis Einführung und so und dann das jetzt nochmal liest mit diesem Wissen, dann hat man ja wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Geschehnisse und deswegen fand ich das sehr schön, dass man hier da mehr erfahren hat und ja, ansonsten, der Fall war eher weniger begeisternd, aber wie gesagt, dem Gesamtfazit von 4 von 5 tut das keinen Abbruch und ja, auch wenn man jetzt mal eingetrocknete Stifte hat, dann weiß man, wie man die wieder flott machen kann. Toll. Im japanischen Original war es übrigens so, dass neben den vernuschelten Worten von Con noch immer die richtigen Sätze dann runterstanden, so in Klammern. Das hatten wir im deutschen Manga auch schon mal bei dem Fall mit der roten Frau, wo Con ja so extremes Nasenbluten bekommt, nachdem Han das ran das Handtuch runterfällt. Redet er ja auch so halt nasal, weil er halt was in die Nase gestopft hat. Und da war es tatsächlich noch so, dass dann auch im Deutschen das in richtig runtergeschrieben wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Hat man jetzt hier in dem Fall nicht gemacht, hat man auch nicht geändert. Das wurde von Fans auch angesprochen bei Weekly. Ist jetzt kein so wirklicher Fehler. Vielleicht irgendwie stilistisch wäre es noch ganz nett gewesen, aber man versteht es ja auch so relativ gut, was Con sagt. Was mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, noch eine kleine Sache, wo ich nicht so richtig nachgedacht habe, dann können wir auch gleich zum nächsten Fall gehen. Am Anfang, noch in Band 98, aber es zieht sich ja hier auch so durch, war es ja so Thema, dass die ältere Schwester Remi so ein bisschen Luftikus ist, hier so, ach, steckt sich irgendwie ein Marker irgendwie in die Kleidtasche und dann sagt ihre kleine Schwester, hey, du kannst das doch nicht machen, mach das hier, mach das vernünftig und hier alles. Und da sagen tatsächlich auch der Kumpel, der Patissier, sagt sogar auch irgendwie zu Sonoko und Aranoa, ach, man wüsste gar nicht, wer eigentlich die ältere Schwester ist, wenn man sich nur ansehen würde vom Verhalten her, weil die Jüngere sich eigentlich erwachsener verhält als die Ältere. Und das ist mir jetzt eingefallen, dass das ja eigentlich auch eine ziemliche Parallele ist für Mary und Masumi mit dem vorgegeben kleine Schwester von außerhalb. Und eigentlich ist Mary ja die kleine Schwester, wenn man von so außen drauf gucken würde, ist die scheinbar jüngere Schwester da auch eigentlich älter und verantwortungsvoller. Und das ist eigentlich so eine ganz nette Parallele. Ich weiß gar nicht, ob das richtig beabsichtigt war. Ich vermute mal vielleicht sogar wirklich. Ist jetzt nichts, was so, oh, das verändert die ganze Sicht auf den Fall. Aber das war so eine Kleinigkeit, die mir so aufgefallen ist gerade und die ich eigentlich ganz so, toll, ist eigentlich ganz nett geschrieben, wie das hier so präsentiert wird. Fand ich nur gerade irgendwie schön. Ja, was mir da noch aufgefallen ist oder wo ich noch nachgedacht hatte, war ja, dass dieser Regisseur, Stylist, der später ermordet wurde, sich ja auch an die jüngere Schwester rangemacht hat, die ja tatsächlich erst 17 ist, also das ist mir dann so nochmal so, da muss ich nochmal zurückblättern und gucken, die war doch noch, naja. Also das fand ich auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ein bisschen merkwürdig kommt einem das vielleicht auch vor, wenn man von diesem Fall auf den nächsten Fall blättert und dann geht es plötzlich mit Kasami weiter und man denkt so, geht es jetzt hier einfach so weiter? Irgendwie fehlt mir da was. Ja, es fehlt dieses typische, manchmal hat man das ja in Detektivkonnen so, dass die erste Seite vom Kapitel nicht gleich das Cover ist. Dann ist es normalerweise so, dass auf der ersten Seite, wo schon Handlung passiert, irgendwo eingeblendet ist schon Fall 1 oder Fall 4, jetzt die unheimliche Farm, und da blättert man um und hat das Cover und da ist dann auch nochmal groß Fall 4 drauf. Das wurde in diesem Fall vergessen. Man hat zwar den Weekly-Text entfernt, aber nicht dieses neue eingefügt. Das war in der Vergangenheit schon mal so ein Problem. Und das ist leider ein Übertragungsfehler, der ist auch hier drin. Also es war noch kein Fehler, der ja schon in Weekly da war, sondern das ist halt wirklich ein Fehler, der pur dadurch entsteht, wie man es auf den Band überträgt. Deswegen haben wir das hier auf dieser ersten Seite nicht. Ist so ein bisschen blöd gelaufen, kommen wir gleich bei einem anderen Fall leider auch nochmal zu. Aber jetzt sind wir eben erstmal bei der unheimlichen Farm und über die erzählt uns jetzt Johannes nochmal etwas. Ja, die unheimliche Farm, du sagst es, hast es angesprochen, es geht gleich los. Auf einmal sehen wir Kasami, und ja, es ist ein neuer Fall, also es ist zeitlich, hängt es nicht zusammen. Kasami, der ja telefoniert, und zwar mit niemand geringer als Doramuro, seinem Vorgesetzten von der Sicherheitspolizei, und ja, berichtet ihm ein bisschen, ist in einem Keller eingesperrt worden, ist neben einer Leiche und versucht gerade seinen Vorgesetzten um Hilfe zu bitten. Und du sagst schon, ich bin unterwegs nach dem Motto. Und dann sind wir wieder einen kleinen Timeskip, beziehungsweise in einem anderen Moment, wo die Detective Boys in einem Bus sitzen. Aihabara ist auch mit dabei, und mit dabei ist auch Kobayashi und Rumi Wakasa, ihre Lehrerin. Und ja, es geht darum, dass die Hühner wohl, ich glaube, sie waren gestorben. Und ja, da sollen neue Hühner geholt werden von der Hatoyama-Farm. Und da begeben sie sich dahin. Und ja, Rumi Wakasa sagt schon so: Naja, warum nehmen sie denn die Kinder mit? Hätten wir doch auch allein machen können. Und Kobayashi gesteht ein bisschen, dass sie sich Vögel nicht ausstehen kann. Und ja, es gibt so ein paar kleine Momente, wo Conan Ai noch, oder beziehungsweise Conan noch mal ein bisschen Rumi Wakasa verdächtigt. Und als dann der Name von der Farm, Hatoyama Farm, fällt, werden auch andere Busgäste aufmerksam auf die Gruppe, die auch auf dem Weg dorthin sind, und mit verschiedenen Begründungen. Und ja, es gibt noch eine kleine Szene, wo Mitsuhiko irgendwie dem Vordermann bei sich dann irgendwie das Handy abfotografiert und so, was man natürlich nicht machen darf. Und der Mann wird sehr schnell sehr laut, packt den Mitsuhiko am Arm, das darf man natürlich auch nicht machen. Und wer sitzt, wer greift da ein? Tohuwamuru, der sich ganz zufälligerweise und völlig unbemerkt von den anderen auch in diesem Bus befindet und kann ja den Mann wieder zu Raison bringen. Und Rumi Wakasa fällt dieser Mann auch auf. Und ja, bei der Farm angekommen, merken sie, sie ist völlig verlassen, es gibt auch keine Hühner. Und ja, sie überlegen sich: Naja, wo ist denn jetzt der Eigentümer und wo sind die Hühner, was ist denn los? Ayumi entdeckt einen Huhn, und läuft diesem hinterher, geht dabei allerdings verloren und ja, wird dann kurzerhand entführt. Die anderen machen sich auf die Suche, haben sich aufgeteilt. Und ja, es kommt ein Hatoyama, und zwar der jüngere Bruder von der Farm, vom Farmbesitzer, kommt und ja, hat Ayumi kurzerhand in einen Rucksack gepackt und stellt sich dann dieser Gruppe und bedroht sie, hat sie als Geisel genommen und sperrt dann kurzerhand Bourbon, Conan, Mitsuhiko, Ayumi und Kobayashi in einen Kellerraum. Und wer ist natürlich auch in diesem Keller? Kasami. Der Kreis schließt sich also. Und die ja, Amuro-Bourbon und auch Kasami ein Stück weit versuchen dann ein bisschen den Fall aufzuklären. Wer ist denn der Täter? Warum hat er sie da eingesperrt? Warum hat er sie entführt? Und wie konnte das Opfer sterben? Kommen dem Ganzen auch irgendwie ein Stück weit auf die Schliche. Und sie können es, oder es gelingt ihnen über das Detektivabzeichen an Ayumi, Aihaibara zu informieren. Ayumi, die schläft noch. Und natürlich dann auch Rumi Wakasa und Genta. Und zu warnen, dass sich hier ein Täter rumtreibt, den sie dann auch, auf den sie kurzerhand stoßen. Und ja, machen sich dann irgendwie ein bisschen auf den Weg, können sich aber auch irgendwie separieren und versuchen dann, die anderen zu befreien. Allerdings sind die in dieser Farm, in diesem Keller da eingesperrt, mit einem großen Schloss davor. Und ja, es kommt zum kleinen, ja, wie soll man sagen, Showdown. Da spielt noch so ein Meteorit die ganze Zeit eine Rolle, und da wird auch klar, warum diese drei Leute in dem Bus mit dabei gesessen haben. Und ja, einer von denen ist wohl verantwortlich für den Tod des Farmbesitzers, und deswegen möchte dann entsprechend der Bruder desjenigen den Täter ausfindig machen. Und das gelingt Conan auch, beziehungsweise er kann den Täter stellen. Und ja, Rumi Wakasa spielt auch nochmal eine größere Rolle, sowohl beim Täterstellen, als auch ganz zum Schluss nochmal mit Doro Amuro. Und das ist so im Großen und Ganzen der Fall auf der unheimlichen Farm. Wie fandet ihr den Fall? Ja, also ich muss sagen, der Fall hat irgendwie was, weil ich finde, der ist mal so komplett anders als das, was man sonst so von Conan kennt, weil wir hier halt so haben, wir haben mehrere Gruppen und wir haben den Täter, der irgendwie bekannt ist, der aber irgendwie nur was plant und ja, im Prinzip also noch keinen ermordet hat. Und deswegen ist das halt hier alles so ein bisschen anders, als wie man sonst kennt. Und trotzdem haben wir dann halt so die interessanten Charaktere dabei mit Urumi und Amuro und natürlich die anderen, die du alle gerade genannt hast. Und ich finde das irgendwie sehr interessant quasi, dass so die einen sind da unten eingesperrt, können nichts machen, verständigen sich dann so mit denen, die da draußen rumlaufen und geben denen so Tipps und Hinweise in Bezug auf, wie man Lichtquellen macht oder wie man irgendwas anderes rausfindet. Und irgendwie hat man aber die ganze Zeit noch so im Kopf, dass die vorsichtig sein müssen, weil ja der Täter vielleicht jederzeit zurückkommen könnte. Und deswegen fand ich das halt sehr interessant, diese Geschichte. Und auch dann, was hier was so ein bisschen reinspielt mit Haupthandlung und so. Und deswegen, ja, finde ich auch das ganze Zusammenspiel alles in allem sehr gut. Und würde hier auch sagen, dass wir hier bei ruhig 4 von 5 Hühnern sind und die man vergeben kann, weil man hier auch ja von jedem so ein bisschen was geboten bekommt. Und deswegen, ja, würde ich das im Endeffekt so sagen. Eine kleine Kritik hier noch an, wo aber Egmont nichts für kann, sondern eher der gute Aoyama. Ich fand Mitsuhikos Darstellung hier im Bus sehr sonderbar und überraschend für mich, weil ich Mitsuhiko als Mitglied der Detective Boys immer für den Vernünftigen gehalten habe. Und dass er hier jetzt auf einmal sagt, ja, ich habe übrigens den Bildschirm von dem abgefilmt, das fand ich, hat überhaupt nicht so zu ihm gepasst. Eventuell, wenn man sagt, er will unbedingt rausfinden, was der da guckt und macht das deswegen, aber ich fand das trotzdem sehr seltsam, dass er offensichtlich eine verbotene Handlung ganz, ja, bewusst begeht. Das fand ich, passt irgendwie nicht so zu ihm. Naja, ist jetzt auch nicht so das riesige Verbrechen, ne? Nein, das nicht, aber es hat mich persönlich nur gewundert, weil ich ihm das so nicht zugetraut hätte. Hätte ich jetzt gesagt, Ich glaube, dass. Ja, ich glaube, Lars wollte es gerade selber sagen. kindliche Neigung. Kindliche Neigung. Ja. Oder Unschuld, keine Ahnung, wie man da sagen soll, ne? Aber es ist schon richtig, Mitsuhiko ist ja normalerweise der Fünftige, das stimmt schon so. Scheinbar war das Video so unfassbar cool, dass er gar nicht anders konnte, offensichtlich. Ja. Aber bei Kindern fehlt ja öfter mal das Unrechtsbewusstsein. Also ich fand das auch ne, klar, also man filmt nicht einfach irgendwie dann das Handy von jemand anderem ab irgendwie. Und also ist auch eine komische Idee, da darauf überhaupt zu kommen. Aber gut, ich habe mir halt gedacht, naja, Mitsuhiko ist halt ein Kind und vielleicht fehlt ihm da das Unrechtsbewusstsein in dem Zeitpunkt. Und dass der Mann natürlich auch überreagiert hat, das geht natürlich auch so nicht. Und das Kind da einfach anpackt. Aber generell muss ich sagen, so was den Fall angeht, fand ich das, was du gerade gesagt hast, mit diesem Zusammenspiel zwischen den Gruppen, das hat mir auch richtig gut gefallen. Also, wir haben hier irgendwie dieses Mystery-Setting in einer, ja, ich sag mal, in einer Farm, wo kein Besitzer ist und irgendwie, wir wissen schon mit Kasami, da ist auch schon die Leiche, das erfahren wir quasi auf der ersten Seite und wissen, okay, die fahren da fröhlich in dem Bus dahin, aber die fahren da in ihr Verderben, in Anführungszeichen, und dass Ayumi dann kurzerhand entführt wird und die da weggesperrt werden und so. Also, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen von dem Setting. Fand ich richtig gut und auch, dass Ai Haibara, natürlich als großer Haibara-Fan, dass sie auch hier ihren Part hatte, einen sehr großen Part, wo sie dann auch natürlich mit Rumi und Genta dann da unterwegs war und versucht hat, den anderen irgendwie zu helfen und natürlich Conan war immer dabei über Mikrotransmitter, aber das hat mir auch sehr gut gefallen, dass sie ihr hier auch so ein bisschen Platz eingeräumt wurde und auch diese Anfangsszene im Bus, wo sie dann irgendwie sagen, wieder dieser Klassiker, ja, die Hühner haben schon gelebt, als wir in der ersten Klasse waren und hey, ihr seid immer noch in der ersten Klasse. Ja, das ist halt irgendwie, bietet sich da natürlich sehr gut an, so ein Gag. Hat mir aber gut gefallen. Und auch diese Anekdote, oder wie man das irgendwie eingebaut hat mit, was ich so ein bisschen jetzt unterschlagen habe, die Geschichte mit dem Shogi-Stein und Shukichi Haneda, beziehungsweise nicht Shukichi, sondern dem anderen, den Haneda, Ziehvater. Koji, ja. Genau, ja, Koji Haneda. Genau, dass das noch irgendwie so aufgegriffen wurde. Und ich fand, das wirkte jetzt nicht sonderlich konstruiert, so, ne, dass Birdman irgendwie sagt, oder Rei Furuya gesagt hat, ja, ich hatte das gesehen in dieser Polizistenschulung über unaufgeklärte Fälle und so. Gut, dass er sich dann jetzt genau daran irgendwie so erinnern kann und wie der Shogi-Stein aussah und ne, dass das ein Läufer war und dass der da eine Kerbe hatte und so. Ja, das ist dann wieder ein bisschen zu viel, finde ich. Aber gut, Das hat er sich bestimmt gemerkt, weil die japanische Polizei so wenige Fälle nur hat, die unaufgeklärt sind, dass jeder einzelne von denen erinnerungswürdig ist. Das kann natürlich auch sein. Aber logisch, ansonsten, ja. Ja, muss ich sagen, nee, das fand ich eigentlich dann okay, wie sie das gemacht haben und auch am Ende irgendwie diese Szene. Ja, weiß ich nicht. Also da war ich so ein bisschen, wo ich dachte, naja, also Toru und einfach so gestolpert. Ja, also dass ihm das nicht selbst super, super merkwürdig vorkommt oder ja, er macht sich ja irgendwie so Gedanken, aber ich fand, das war nicht optimal aufgelöst. Und Kasami, muss ich sagen, um das auch nochmal anzumerken, der hat mir in dem Fall auch gut gefallen, also wie er hier dargestellt wurde. Also ich muss auch diesen Fall loben. Ich weiß nicht, der hat mir aus vielen Gründen Spaß gemacht und ich habe auch das Gefühl, der hat einen sehr hohen Wiederlesewert, was vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Abstrich ist, weil so viel passiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man den Fall, wenn man den das erste Mal liest, dass man da vielleicht leicht auch an manchen Stellen überfordert ist mit all dem, was passiert, an verschiedenen Handlungssträngen oder Nebengeschichten, die stattfinden. Aber gerade das oder auch die ganze Prämisse und die Story ist schon so spannend, dass man da auch, glaube ich, trotzdem dann die Lust hat, weiterzulesen und auch das Gefühl hat, den danach nochmal lesen zu wollen. Und was ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich fand, das war irgendwie so für mich das, was den Fall schon so das gewisse Mühe extra gegeben hat. Ich weiß nicht, bisher fand ich immer, der Fall davor gibt zwar auch schon so eine zeitliche Einordnung von der ganzen Con-Story, aber hier hat man halt nochmal diese Aussage, mit dem ihr seid ja noch nicht mal mehr, es ist ja noch nicht mal mehr ein ganzes Jahr vergangen, seitdem ihr da seid, mit der Aussage von Genta. Irgendwie finde ich immer diese Einordnung von der gesamten Hauptstory in so eine Art Zeitstrahl, das finde ich halt immer cool, wenn das passiert, wenn man da so ein bisschen das Gefühl für kriegt durch irgendwelche Aussagen. Weil das geht ja über die Zeit, wenn man Con liest, verloren, weil man das dann halt nicht mehr, also das passt ja dann alles irgendwann nicht mehr. Und sowas dann zwischendrin mal wieder zu lesen, das ist schon immer cool. Und grundsätzlich, also jeder von den Charakteren, die da vorkommen, hat irgendwie so seinen kleinen Moment. Ein paar sind kommen ein bisschen weniger vor. Ich fand zum Beispiel Kobayashi war jetzt nicht so präsent, aber gut, dafür sind es auch dann einfach zu viele Charaktere in diesem Fall. Aber trotzdem, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich würde dem Fall eine 4,5 von 5 geben. Also ist auf jeden Fall deutlich besser, glaube ich, aus meiner Sicht, als nur eine 4. Der hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht zu lesen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Aoyama sich überlegt, oh, immer Kobayashi dazu zeichnen. Ach, ich schreibe sie einfach komplett raus. Und Rumi wird einfach richtig die Lehrerin von der Klasse und so. Ach, Kobayashi. Da muss ich ihn nicht immer zeichnen, viel einfacher. Naja, ja, sie geht natürlich so ein bisschen unter, seit sie mit Shiratori zusammen ist und so. Und jetzt so ist Rumi da und Rumi nimmt halt schon sehr viel Screentime ein, weil Rumi ist einfach Rumi. Und in diesem Fall auch wieder so sehr cool, finde ich. Das mit dem Handy war cool irgendwie. Und dann so Eisansage über das Abzeichen, so, wir können leider doch nicht die Polizei anrufen. Ja, das war lustig, aber auch wirklich cool, auch so ein bisschen dieses so dieses leichte, wo einem so ein leichter Schauer über den Rücken läuft, wie kalkuliert Rumi doch eigentlich so vieles angeht und wie locker ihr das fällt. So eine sehr, man merkt ja hier deutlich, das ist eine sehr kalkulierte Handlung, was sie da tut, aber wie sie das schafft, das zu verkaufen, das ist schon so ein bisschen auch gruselig. Rumi ist einer der besten Charaktere, die in den letzten Jahren eingeführt wurde. Das finde ich schon durchaus. Und sie bereichert jeden Fall, wenn sie denn mal auftritt. Aber sie wird auch nur spärlich eingesetzt, was natürlich ihrer Mysteriosität nur hilft. Ja, das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, dass Aoyama in letzter Zeit sehr viele von diesen mysteriösen Charakteren so in unterschiedlichen Kombinationen auftreten lassen möchte. Und diesmal auch wieder ein sehr großer Overload an Charakteren. Hier einerseits Rumi, dann Toru, natürlich noch mit Kasami mit dazu, damit man da auch so ein bisschen da auch noch das Spiel hat. Und natürlich die Detective Boys, die dürfen nicht fehlen. Hätte noch gefehlt, dass dann Professor Agasa auch noch mitkommt. Also ich fand es dann doch ein bisschen viel, muss ich sagen. Einerseits anhand der Haupt- und Nebencharaktere von Detective Conan eben, mit Kobayashi schon, die einfach hier vollkommen, naja, nicht vollkommen unnütz, aber schon eher einen untergeordneten Part spielt. Dann hat man hier noch das Opfer, dann den vermeintlichen Täter, noch drei weitere. Also es ist schon sehr verwirrend, auch wie ihr schon sagte, die ganzen Handlungsstränge. Der eine führt hierhin, der andere da. Ich fand es aber auch schön, dass die Detective Boys hier sehr gut in Szene kamen, obwohl es eigentlich kein klassischer Detective Boys Fall ist, muss man ja sagen. Also klar, die Detective Boys fahren dahin, aber der Fokus ist ja doch klar auf Rumi, auch auf Amuro und ja, ein bisschen abseits von, also nicht die Detective Boys sollen den Fall lösen, sondern ja, eigentlich ist ja Toru mit der Lösung des Falls beauftragt, so kann man denken. Dass aber dann die Detective Boys doch die ganzen Gimmicks so zusammenschrauben dürfen mit dem UV-Licht und sonst was, hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn es natürlich ein bisschen, ja, gestellt ist, dass zufällig immer alles da vorhanden ist, was sie dann gerade brauchen für ihre Tricks und so. Ja, auch der Täter hat ein sehr mysteriöses Auftreten, das hat mir tatsächlich gefallen, hat mich ein bisschen an den Bibliothekar erinnert, aus Beginn der Serie. Da kam so ein bisschen die Vibes bei mir hoch. Bitte? Der war gruselig in dem einen Panel da. Ja, der war ein bisschen noch gruseliger als der Typ hier, aber es hatte trotzdem so ein bisschen was. Und auch, dass Ayumi dann am Anfang so, ja, abseits gekommen ist, eben diesem Huhn gefolgt ist. Also, dass die Detective Force dann trotzdem so ein bisschen im Fokus standen, auch wenn sie eigentlich nicht im Fokus waren. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber ich werde nicht so richtig warm mit Rumi, muss ich sagen. Und das mit dem Shogi-Stein wirkte auf mich tatsächlich etwas gestellt, muss ich sagen. Auch wenn es dann ganz gut so ins Bild gepasst hat, aber auch am Ende der Kampf dann zwischen Rumi und Toru, das ist auch so ein bisschen so, muss das denn jetzt hier wirklich sein und was ist, hat das alles für einen Zweck? Vielleicht, wenn wir später mal in 5 Bänden die Auflösung haben, wer denn Rumi wirklich ist, dann kann man diesen Band nochmal lesen oder diesen Fall und denkt dann, ah ja, jetzt ergibt alles Sinn, jetzt weiß ich, was hier Sache ist, aber momentan, weiß nicht, ich bin da doch ein bisschen überladen mit den vielen Informationen, Handlungssträngen, Charakteren und ich weiß gar nicht, was ich da genau geben soll. Ich gebe einfach mal 3 von 5 Hühnern. Das ist, glaube ich, ganz angemessen, denke ich. Ich finde, das mit dem Shogi-Stein wurde aber schon relativ gut etabliert. Wir hatten ja den Fall mit dem brennenden Zelt, wo sie den ja mutmaßlich in der Tasche hatte und dann da ihren Anfall hatte, wo sie ein Auge gehört hat und den umklammert hat. Dann haben wir ihn liegen gesehen in Kyoto neben ihrem Laptop und dann hatten wir den Fall, wo sie diesen Flashback hatte und da zusammengebrochen ist. Also ich finde, man hat schon im Vorfeld gut vermittelt bekommen, dass dieser Shogi-Stein ihr offensichtlich wichtig ist und für sie relevant ist. Und dass sie ihn dann, ja gut, dass sie jetzt da irgendwie ein Loch in der Tasche hat und der rausfällt, das ist vielleicht dann so ein bisschen, aber dass sie ihn dabei hat, fand ich etabliert. Und dass sie alles, dass sie sehr daran hängt und viel tun würde, um ihn zurückzubekommen, fand ich auch im Vorfeld eigentlich die logische Konsequenz daraus, wenn sie ihn mal verlieren würde. Ja, hat Amuro jetzt einmal was auf die Fresse bekommen, aber schadet ihm bestimmt nicht. Er sieht immer noch pretty aus. Also der große Toru Amuro aus Zero's Tea Time hat auf die Fresse bekommen. Ja, das muss man mal wirken lassen. Ja. Finde ich gut. Er war überrascht und es war dunkel. Und natürlich eine Sache, die hier am Ende auch wieder aufgegriffen wird, ist im letzten Kapitel und auch ganz am Ende Ayahayabaras Verhältnis zu Rumi. Das war ja in dem angesprochenen Fall mit dem brennenden Zelt auch schon so, dass sie dann so gemerkt hat, ah, Rumi hat hier mit ihrem Auge und ich spüre die Aura der Organisation von ihr, aber sie hat am Ende Ayumi gerettet, also sage ich zu Con, hey, ich mag Rumi, red nicht schlecht über sie. Und dann hier auch Con wieder mit seiner Warnung, hier, pass auf mit Rumi. Und Ai gehört ja das allerletzte Panel dieses Falls, wo sie eben auf die andere Tasche von Rumi kommt, wo jetzt wieder der Shogi-Stein drin ist und sie diese Punkt-Punkt-Punkt-Sprechblase hat. Also, ja. Ich finde das alles, die Entwicklung in der haupthandlungstechnisch in diesem Fall, sehr cool. Auf der nächsten Seite haben wir dann auch wieder, geht's hier, ist das immer noch Teil des Kapitels? Nein, auch hier haben wir wieder die Situation, dass die erste Seite vom Fall nicht das Cover ist. Auch hier wurde vergessen, das einzufügen. Der Schriftzug Fall 8, Kuro in Not, ist hier nicht zu finden. Stattdessen finden wir ganz oben in der Ecke Detektiv Conan, neuer Fall. Das ist tatsächlich exakt so aus dem Detective Con Weekly und wurde leider übernommen. Wurde nicht entfernt. Schade. Auch in dem unheimlichen Farmfall hatten wir einmal am Anfang eines Kapitels auf der zweiten Seite in den Wolken einen Schriftzug aus dem Weekly. In Fall 5 auf der zweiten Seite, wo dann plötzlich im Himmel steht, wer ist die Leiche im Dunkeln. Das stammt aus dem Weekly, wurde leider nicht entfernt. Und hier bei dem Fall mit Kuguro in Not, wenn wir auf der zweiten Seite gehen, sieht man auch neben der Klopapierrolle der Leeren, dass da noch Grundgütiger aus dem Weekly Release steht. Wie gesagt, das ist alles leider passiert bei der Übertragung. Es sind natürlich viel mehr Weekly-Texte entfernt worden, als jetzt noch drin geblieben sind, aber es ist trotzdem so ein klitzekleines bisschen ärgerlich. Und was es genau mit Kuros Not auf sich hat, darüber erzählt uns jetzt Wiebke noch mal etwas. Ja, weil wir befinden uns natürlich in einer drastischen und dramatischen Notlage von Kokoro. Er befindet sich auf der Toilette und das wäre ja alles kein Problem, wenn da nicht das Klopapier alle wäre und zusätzlich noch Yoko Okino zu Besuch ist, sodass er nicht einfach Rangbescheid geben kann, weil er dann blöde dastehen würde. Aus dem Grund überlegt Kokoro ganz scharf und ihm fällt dann nur ein, dass er Conan einen verschlüsselten Code schicken kann, mit dem den Conan dann lösen soll und ihn dann zur Rettung eilen soll. Auf der nächsten Seite gibt es dann einen zeitlichen Sprung. Wir befinden uns 2 Stunden vor dieser Notsituation und erfahren wahrscheinlich so ein bisschen die Umstände, warum Kokoro am Ende auf der Toilette landet. Denn gleich zu Beginn geht es darum, dass Kokoro einen Snack verspeist, der schon abgelaufen ist, wofür sich Rang dann entschuldigt. Dabei fällt Rang auf, dass Kokoro unglaublich gut drauf ist und auch sehr schick gekleidet und die Agentur ist, also die Detektei ist auch aufgeräumter als normal, ohne Rangs zu tun. Und natürlich hat das alles nur einen Grund, denn Yoko Okino kommt zu Besuch. Und daraufhin wird ein Fall von Yoko Okino erzählt und beziehungsweise wird eine Geschichte erzählt, die Yoko Okino erlebt hat, als sie mit ihrem Produzenten unterwegs war. Und zwar haben sie sich ein Haus angeguckt und dabei waren sie nicht alleine, sondern sie sind auch mit Verwandten unterwegs gewesen. Von wem die Verwandten sind, weiß ich gerade gar nicht mehr. Weiß das jemand von euch? Kurz. Das ist von ihrem Produzenten, die Verwandten, ne? Ja, genau. Mhm. Genau, und zwar ist das einmal der Ehemann von der Schwester des Produzenten, der Herr Nuki Yusa Baba, dann der Herr Fuku Baba, das ist der jüngere Bruder, und die Himi Baba, das ist die Ehefrau des jüngeren Bruders. Genau. Und dann erzählt Yoko Okino, was sich in der Nacht zugetragen hat, weswegen sie schlussendlich in der Detektei unter anderem sitzt. Und zwar hat sie in der Nacht Schreie gehört und laute Schritte, also ein Stöhnen hat sie gehört und dann eine Blutspur gesehen, als sie den Gang betritt. Dieser ist sie gefolgt, aber die endete dann einfach im Nichts. Anschließend haben sie das Haus durchsucht und im Endeffekt aber niemanden gefunden. Dann kam eine Nachricht auf dem Handy von dem Bruder an. Und zwar waren da Spielkarten drauf zu sehen. Dann haben sie auch unter anderem versucht, Kontakt über das Handy also anzurufen, den Bruder anzurufen und haben ihn weiter gesucht. Und schlussendlich nach, soweit ich das verstanden habe, 4 Tagen, glaube ich, haben sie dann auf dem Dachboden, weil der Hinweis mit dem Kartenspielen aus der Erzählung des jüngeren Bruders verlauten ließ, dass die beiden Brüder in ihrer Kindheit heimlich auf dem Dachboden Karten gespielt haben, kamen sie dann zu der Lösung, dass möglicherweise das ein Hinweis auf den Dachboden ist. Und da haben sie dann auch den Herrn Baba tot mit einem Armbrustbolzen im Rücken gefunden. Und das ist erstmal der grundlegende Fall. Und dann kommt es zu der Situation, dass Kokoro schlecht wird, beziehungsweise er Bauchschmerzen bekommt und sich auf die Toilette verabschiedet. Im gleichen Moment klopft es dann an der Tür und Kanenori Wakita kommt herein und bringt Sushi vorbei, was von Kokoro in weiser Voraussicht auf das Treffen mit Yoko Okino vorbestellt worden ist. Und dieser bekommt dann den Fall erklärt, beziehungsweise legt, da er scheinbar an der Tür stand und zugehört hat, erklärt er den Fall nochmal in seinen Details und fasst das Ganze zusammen. Und schlussendlich endet das Ganze dann damit, dass Kokoro weiter auf der Toilette sitzen bleibt, während sich der Rest mit der Lösung des Falls beschäftigt und sich damit auseinandersetzt, welche Motive möglicherweise für eine Tat vorlagen. Dabei wird dann erwähnt, dass die ältere Schwester von dem Produzenten verschwunden ist vor einem Jahr. Also im letzten Sommer. Und um dieses Verschwinden ranken sich dann auch die Motive der 3 möglichen Tatverdächtigen. Schlussendlich kommt dann diese Nachricht, zu der sich Kokoro entschlossen hat, bei Conan an. Und auf Grundlage von dieser verschlüsselten Nachricht fällt dann der Groschen für den eigentlichen Fall bei sowohl bei Con als auch bei Wakita. Und die beiden klären den Fall dann schlussendlich auch auf. Darauf möchte ich dann nicht näher eingehen. Das würde ich dann dem, euch zum Nachlesen noch als Überraschung übrig lassen. Schlussendlich kann dann aber auch großmissliche Lage aufgeklärt werden. Allerdings nimmt Con da keine Rücksicht auf Kokoro und entschlüsselt den Code von Kokoro laut vor allen anderen. Und ganz zum Ende sieht man dann noch eine kurze Überleitung auf das Café Poirot, wo sich Toro in Anlehnung an den Fall davor noch ein Bild von Rumi Wakasa anguckt, was mit dem eigentlichen Fall aber gar nur dem Sinne was zu tun hat, weil Wakita bemerkt, dass Con doch relativ schlau war bei den Codes, und er lässt Con gegenüber den Begriff, also das Wort Shogi-Stein fallen, woraufhin Con aber unschuldig tut und so und sich dafür nicht weiter interessiert. Und damit endet dann der Fall auch. Ich kann ja gleich mit der Bewertung durchstarten. Und ich muss sagen, ich fand den Fall nicht schlecht. Ich finde, dass der mir beim zweiten Mal lesen noch ein bisschen besser gefallen hat als beim ersten Mal. Aber diese Notlage von Kokoro, die ist schon sehr unterhaltsam. Auch, dass eigentlich er die ganze Zeit weiterhin ignoriert wird und das Ganze erst zum Ende hin dann die Leute sich wirklich um sein Fehlen kümmern und bis zu dem Zeitpunkt zwar immer wieder gefragt wird, aber es dann am Ende doch irgendwie dem Großteil egal zu sein scheint, fand ich schon sehr amüsant. Aber ja, am Ende ist es dann auf eine gewisse Art und Weise doch ein normaler Fall. Und wie viel würde ich davon geben? Wie viel Spielkarten? Allein wegen der Misslage von Kokoro, aber auch wegen der, irgendwie hat der Fall schon was Interessantes einfach auf Grundlage von dem Fakt, dass das Opfer sich auf eine gewisse Art und Weise ja selber in die Lage bringt, zwar unwissentlich, aber das ist schon irgendwie interessant konstruiert, deswegen würde ich vielleicht 3,5 von 5 Sternen dafür geben, also von 5 Spielkarten natürlich. Ich wäre da auch so ungefähr in diese Richtung dabei. Der Fall ist schon interessant, jetzt nicht unbedingt die Krone der Schöpfung, aber schon durchaus interessant. Und auch mit dem Täter gibt es ja so einen ganz netten Umstand, dass der Täter ja auch quasi einen Mittäter hat in dem Sinne. Und das ist alles ein bisschen menschlich gesehen ein bisschen kompliziert in dieser Familie. Was ganz interessant ist, Wakita natürlich schön zu sehen. Kokoros komödiantische Situation. Hat mich fast ein bisschen daran erinnert, in dem Zombie-Fall in der Villa, wo er ja auch die ganze Zeit außer Gefecht war, weil er einfach einen Pilz gegessen hat und er krank war. Und Ran und Kasua ihn dann immer wieder ins Bett schieben muss und so, ja, geh mal weg. Ruh dich aus. Tschüss. Und das dann wurde auch gescherzt unter Fans, weil am Ende des Falls kommt er ja nicht aus dem Klo raus. Weil sich keiner im Prinzip dafür interessiert, wie es ihm geht. Weil der Fall viel wichtiger war. Da haben Fans auch gescherzt. Ich nehme einfach an, Koro ist immer noch auf dem Klo, bis er wieder auftaucht. Ja, ich wäre da auch so bei 3,5 von 5. Wäre ich schon so dabei. Ich finde es ja immer sehr lustig, wenn während des Falls angespielt wird, oh, ja, Kokoro lässt sich aber ganz schön viel Zeit, und dann alle so, ja, okay, beschäftigen wir sie mal mit dem Fall, das ist wichtiger, als hier uns um Kokoro zu kümmern, der kommt schon klar da hinten auf dem Klo, das ist ja gar kein Problem. Fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig, und für mich ist das einfach so sinnbildlich der Corona-Fall schlechthin. Erstens, weil er während der Corona-Zeit erschienen ist, als in der ersten Welle groß herging, und eben mit dem Klopapier auch so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und natürlich, dass wir hier nicht beim Fall selbst vor Ort sind, sondern dass wir das alles aus einer Erzählung von Yoko Okino eben präsentiert bekommen. Und das Ganze dann so rekonstruieren müssen. Im Prinzip, wir dürfen nicht an den Tatort, weil ne, Corona und Abstandspflicht und hast du nicht gesehen. Und dass man hier so ein bisschen das dann zu Hause erzählt bekommt. Natürlich tragen die Protagonisten hier im Fall keine Maske oder so, sondern Es gibt ja auch kein Coronavirus in Conan. Genau, es gibt kein Coronavirus in Conan. So einen Fall möchte ich auch nicht lesen. Es ist ja Unterhaltung und nicht, man soll ja nicht mit den negativen Dingen des Alltags damit belästigt werden. Aber ich fand es tatsächlich sehr schön. Bisschen negativ aufgestoßen hat mir der Auftritt von Wakita tatsächlich, der dann einfach so reinplatzt und offenbar alles mitgehört hat. Also ein bisschen so, als hätte er eine Wanze da im Haus installiert. Vielleicht hat er es ja auch, wer weiß. Das kam so ein bisschen komisch rüber, aber ja, schön, dass er auch einen Auftritt hatte. Vielleicht um so einen Haupthandlungsaspekt mit reinzubekommen, was Wiebke ja auch sagte, was dann am Ende nochmal relevant wird. Ja, also hat mir insgesamt sehr gut gefallen, auch der Fall an sich. Man konnte der Rekonstruierung von Yoko Okino sehr gut folgen und auch selber so ein bisschen miträtseln. Und ganz wichtig bei einem Code-Fall, dass es nicht um Kanji, Hiragana, Katakana ging, sondern dass wir auch die Möglichkeit hätten, theoretisch, ja, das ist natürlich immer so eine andere Sache dann, ob man wirklich so schlau ist, den Fall zu lösen, aber wir hätten zumindest die Möglichkeit gehabt, hier auch auf das Rätsel Lösung zu kommen. Zumindest ein Teil. Ein Teil ist dann ja Englisch, einer Japanisch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen und die Komödiantik ist hier einfach sensationell gut, deswegen muss ich hier, auch wenn ich die vorigen Fälle so schlecht bewertet habe mit 3 von 5, gebe ich für diesen Fall tatsächlich 5 von 5 Klopapierrollen, weil er mir sehr, sehr gut gefallen hat und für mich ist es einfach, ja, wie gesagt, der Corona-Fall schlechthin. Da kann ich nicht mitgehen, also das... Musst du ja auch nicht, das ist ja meine Bewertung. Ja, das ist natürlich schon klar, aber ich muss sagen, dass... Ich sag mal, Wakita ist nicht schön anzusehen. Ich fand's schön, dass er da war. Aber was mich gestört hat, was du gerade so besonders hervorgehoben hast, das war halt diese, dass man eben nicht am Tatort war. Ne? Dass man das alles irgendwie nur aus Erzählung hatte. Und ich fand, das ist mal was anderes gewesen. Und deswegen kann ich dem auch irgendwie erzählerisch oder künstlerisch irgendwie einen Wert zu messen und sagen, okay, das finde ich irgendwie mal ganz schön, dass man das auch mal so hatte. Aber es war jetzt nicht insgesamt etwas, was mich überzeugt hat. Im Gegenteil, ich fand das eher schlecht. Ich hätte mir das eher gewünscht, dass man irgendwie selbst am Tatort gewesen wäre. Also das fand ich dann so, ne, weil es mal was anderes und was Neues war, sage ich, okay, ja, ist schön, dass wir es irgendwie mal hatten, aber ich würde es jetzt nicht dauerhaft eingehen. Deswegen kann ich nur 3 von 5 Klopapierrollen geben. Ich fand den Fall komödiantisch, mit Kogoro fand ich super umgesetzt und auch, dass Yoko Okino hier ihren Auftritt hatte, also und der Manager nochmal irgendwie angesprochen wurde, so kleine Anekdote, das fand ich alles ganz gut, aber trotzdem muss ich sagen, im Vergleich zu den vorherigen Fällen, die du ja irgendwie schlechter eingeordnet hast, muss ich sagen, nee, fand ich den hier noch einen Ticken schlechter und würde hier nur 3 von 5, maximal 3,5 Klopapierrollen vergeben. Ich wollte noch zu Philipp von vorhin sagen, ich glaube, die Tür zur Detektei, die ist sehr hellhörig, weil wir hatten es ja schon öfter, dass irgendwie Heiji davor stand und gelauscht hat, weil er irgendwie dann Masumis Gespräch mit Ran und Conan belauschen wollte oder Wakita auch in seinem letzten Fall da in der Kirche, da stand er ja auch plötzlich vor der Tür und hat alles irgendwie mitgehört. Also es wirkt schon so, als ob die Detektei da mit ihrem Gang davor relativ hellhörig ist. Und mit dem Code, zumindest bei Kuko, also der Code im Fall, okay, aber ich glaube, der Code von Kogoro, ich weiß jetzt nicht, was einfacher ist, irgendwie Mahjong regeln und Steine irgendwie lernen oder Japanisch lernen. Ich glaube, ich wäre da fast dabei, dass es einfacher ist, Japanisch zu lernen. Aber gut, immerhin konnte Ran den Code ganz schnell entziffern. Das war immerhin auch schon mal was. Und vielleicht auch eine kleine Anspielung. Es gab ja den Fall, wo Ran dann plötzlich super gut im Mahjong war. Weil Ran hat ja so ein unglaubliches Spielglück, wo dann Kogoros Spielkamerad irgendwie sagt, Kuro, hast du nicht gesagt, die hat noch nie gespielt? Warum ist die auch immer so gut? Und Kuro, naja. Das war ein cooles Endpanel. Ich erinnere mich noch daran, wo die beiden dann mit ihren Punktenaugen da weggehen. So, okay, ja gut, dann kann sie das wohl. Ja, ich fand es tatsächlich auch sehr schön zu sehen. Ich glaube, in einem Panel war zu sehen die Detektei und dann dahinter auch direkt an einem anderen Gebäude das Schild vom Iroha Sushi, also dass das wirklich nur ein oder zwei Gebäude weiter ist, fand ich tatsächlich sehr interessant. Nebenan. Bitte? Direkt nebenan. Das ist quasi, wenn du diese Treppe runtergehst von der Detektei, ist, wenn du quasi runtergehst, ist direkt rechts Poro und dann direkt links wirklich gleich das nächste Gebäude ist das Sushi. Ah, okay, wurde das schon mal erwähnt? Das ist, fand ich sehr interessant hier. Also es wurde mal wohl in einzelnen Fällen so gezeigt, dass da ein Sushi-Laden ist, auch schon bevor Wakita eingeführt wurde. Also ja, ich so weiß, generell dass das Iroha Sushi schon mal erwähnt wurde, aber ja, so genau hatte ich da nicht drauf geachtet. Iroha ist halt so ein Standardname, irgendwie die Hälfte aller Sushi-Läden heißt irgendwie so. auch wenn sie nicht dieselben Besitzer haben. Und die haben da einfach so einen generischen Sushi-Laden halt immer gezeichnet, weil sie sich so dachten, naja, das ist halt eine Nachbarschaft und so. Und das wurde dann quasi da so eingewoben dann für Wakita. Ja, also vielleicht sprechen Kogoro und Co. ja einfach so laut, dass man das durch die Gebäude hindurch hört. Und ja, wer weiß. Schlecht für eine Detektei, die irgendwie private Geheimnisse diskutiert. Das stimmt natürlich, aber das ist ein anderer Fall dann. Ja. Ups. Ja, der Fall ist wirklich durchwachsen, muss ich sagen. Ich werde mit dem Fall nicht so richtig warm. Also der Einstieg, wo Kokoro auf diesem Klo sitzt, fand ich ja, also das fand ich in dem Sinne in Ordnung, weil es so perfekt in unsere Zeitgeschehnisse gepasst hat, wo ich dachte, wie, jetzt hat er extra einen Fall gemacht, passend zur Zeit, die gerade stattfindet, wie gut ist das denn? Aber ich glaube, das stand nicht hinter dieser Intention. Und ja, auch sonst, vielleicht bin ich da anders drauf, aber irgendwie verstehe ich so Kogorors Dramatik in dem Sinne nicht, warum er da so sich für schämt, da so zu sitzen und da ist kein Papier mehr da und er macht voll das Drama draus. Ich meine, er hat ja Yoko gesagt, ich gehe auf die Toilette und hat nicht gesagt, ja, ich gehe eben kurz einen Raum weiter, weil ich muss was erledigen, sondern er hat es offen gesagt, wo er hingeht und jetzt ist dann, ich meine, das ist alles normal und menschlich und wenn halt kein Papier da ist, ist blöd gelaufen, aber was willst du machen? Und er sitzt da. Das ist halt sein männlicher Stolz, dass er nicht vor der süßen Yoko Okino irgendwie so blöd dasteht. Ja, das ist wieder japanisch Mann. Oder nicht, so japanisch angehaucht. Redet man ja. Wobei ich da sagen muss mit Japanisch, was auch viele Leute gesagt haben, Kogoro, wenn Kogoro nicht so, weil in Japan haben ja viele Klos so eine automatische, stimmt, dass einem mit Wasser der so Händen abgespült wird. Da, ja, und da war Kogoro offensichtlich zu geizig, für das Gästeklo in der Detektei so ein teures Klo zu kaufen. Passt ja auch. Das wird ihm eine Lehre sein, würde ich mal sagen. Ja, aber auf der anderen Seite lässt er, während er auf dem Klo sitzt, die ganze Zeit das Wasser laufen, damit das so ein bisschen die Geräusche übertönt. Naja, und deshalb konnte ich das halt so nicht nachvollziehen und man sieht ja dann später auch, als dann das aufgelöst wird, wird da ganz offen drüber gesprochen und Yoko macht auch absolut keine Anstalten, dass ihr das peinlich ist oder sie da irgendwie unangenehm was bei empfindet oder so. Also passt ja? Das nicht irgendwie auch zu Kogoro? Der überdramatisiert doch gerne viele Sachen, gerade wenn es um Yoko geht. Das ist halt, also ich finde, es passt halt irgendwie schon zu ihm, dass er das auf gar keinen Fall will. Auch wenn es natürlich total abstrus ist und ich mich da auch nicht hineinversetzen kann, aber zum Kogoro-Bild passt das ja auf jeden Fall. Ja, wie so, also mein, ich habe es halt so in dem Sinne nicht nachvollziehen können. Aber ansonsten fand ich den Fall an sich, also jetzt den von Yoko, fand ich dann wiederum gut gelungen. Also mich hat es auch nicht gestört, dass sie das eben alles nur erzählt hat, weil es kam trotzdem gut rüber. Man konnte sich da halt gut hineinversetzen und was dann so letztendlich die Gründe waren, warum der Täter was gemacht hat und was auch nicht. Und ja, ich fand sehr schön, wie gesagt, dass Yoko aktiv hier Zeit bekommen hat in diesem Fall, dass sie eben nicht einfach nur in die Detektei kommt und erzählt, sondern eben auch während der Geschehnisse mit dabei war und ja, das quasi mit aktiv erlebt hat. Yoko sehen wir ja eher selten in den Bänden und ja. Und dann, ja, so ein bisschen seltsam war dann eben halt Wakita auch so ein bisschen, dass er dann da einfach auftritt und nicht einfach nur das Sushi vorbeibringt, sondern sich da auch gleich mit einschaltet und ja, das ist so ein bisschen. Und klar, es passt zum Fall vorher am Ende, als er diesen Shogi-Stein erwähnt, aber ich fand, das wirkte so ziemlich, er muss das irgendwie sagen, weil er braucht Haupthandlung oder so. Also ich fand, an der Stelle hat das überhaupt nicht irgendwie gepasst, dass er sagt so, ja, und wenn man irgendwas Bestimmtes sucht, was nicht an einem Ort ist, zum Beispiel ein Shogi-Stein, wo ich so dachte, das ist doch jetzt absolut, wirkt absolut gestellt auf mich so. Naja, es passt ja zu der Lösung des Codes, dass die Abwesenheit von etwas manchmal verdächtiger ist als die Anwesenheit. Und das ist ja bei dem verschwundenen Shogi-Stein, so wie uns das im vorigen Fall erklärt wurde, auch der Fall gewesen. Plus wir hatten die Hinweise, dass im letzten Fall mit der Kirche, dass Wakita so ein bisschen dahinter kommt, dass er merkt, dass Con schlauer ist, als er zugibt und dass er ihn dann hier so ein bisschen testet. Ja, vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ich fand, das war jetzt nicht komplett aus dem Nichts. Nee, das nicht. Also man hat ja die Geschichte, aber ich fand so in dieses eine Panel, also weil ich so dachte, in dem Moment als Sushi-Meister hätte ich jetzt nicht unbedingt einen Shogi-Stein ins Spiel gebracht. Aber gut, das ist halt natürlich auch, wenn man die Geschehnisse davor noch ein bisschen präsenter im Kopf hat, dann ist das natürlich auch alles ja nochmal präsenter. Da fand ich tatsächlich darunter, dass die Panels nochmal, dass man dann Toru Amuro mit reinbringt, fand ich jetzt irgendwie, das hat zum Beispiel für mich überhaupt keinen Mehrwert gehabt, weil ich fand schon, dass davor auf der Farm so gezeigt wurde, dass Toru da so ein bisschen dran gezweifelt hat, wie die Geschehnisse wirklich abgelaufen sind und dass er die Silhouette an der einen Stelle erkannt hat, so ein bisschen, das kann ich mir schon irgendwie so gut vorstellen und dass er dann auch ein Foto gemacht hat, vielleicht im Bus. Also, dass er da Nachforschung anschließend noch nach dem Fall anstellt, das kann ich mir schon gut, das passt zu Toru. Dafür hätte ich jetzt nicht nochmal extra Panels gebraucht. Das fand ich zum Beispiel irgendwie unnötiger. Also fand ich diese Shogi-Erwähnung und im Anschluss an den Fall, bei dem sich ja Con doch relativ viel an der Lösung des Falls beteiligt hat und nicht nur so im Hintergrund versucht hat zu halten, das fand ich irgendwie schon gerechtfertigt. So irgendwie so als Test. Mich so ein bisschen an Amuro erinnert in dem Heido-Krankenhaus, wo er dann Kusuda Rikumichi angesprochen hat, so zu Con. Hast du diesen Namen schon mal gehört? Kusuda Rikumichi, und dann auch quasi so eine Reaktion provozieren wollte, wo Con dann ja auch drauf reingefallen ist. So ein bisschen in Amuros Falle getappt ist. Was hier aber wirklich dann nicht passiert ist, aber es hat mich da so ein bisschen dran erinnert, wie sich so diese hyperintelligenten Charaktere immer manchmal so versuchen zu ködern. Es ist ja auch nicht zum ersten Mal passiert, Detektiv Conan, also es ist außer dieser Bourbon-Sache sicherlich auch noch einige andere Male passiert, deswegen, ja. Zum Abschluss dieses Bandes 99 haben wir noch den Beginn eines Drei-Kapitel-Falls, wobei hier das erste Kapitel davon abgedruckt ist. Der Rest werden wir dann in Band 100 lesen, irgendwann voraussichtlich nächstes Jahr. Fall 11. Die große TV-Detektivshow, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und über diese Show erzählt uns jetzt Philipp etwas. Genau, wir haben ja nur ein Kapitel abgedruckt diesmal und wir beginnen nicht mit Conan oder sonst wem, sondern mit Yusaku Kudo, der direkt das Polizeipräsidium verlässt. Der weltberühmte Kriminalschriftsteller Yusaku Kudo. Und ja, er verkündet dann stolz den wartenden Nachrichtensendern mit ihren Reportern, dass er in einer Sondersendung am nächsten Tag, glaube ich, zur Primetime 20 Uhr, obwohl ich glaube, die Primetime ist in Japan um 21 Uhr, also um 20 Uhr im Fernsehen, live einen Fall, eine Mordserie aufklären wird. Genau, das schaut sich dann noch eine verdächtige, mysteriöse Person auf einem Telefon an, diese Berichterstattung davon, dass Yusaku Kudo eben ja, den Fall aufklären möchte. Genau, dann einige Zeit später, ja, erfährt dann auch Conan von diesem Fall, eben von Yukiko, weil Yusaku leider erkrankt ist. Und ja, die beiden gehen dann in Shinichis Haus oder im Haus der Familie Kudo gemeinsam diesen Fall durch. Also es gibt ja, mehrere Opfer in einem Serienmord. In alle vereint so ein bisschen, dass der Tatort etwas unaufgeräumt ist. Ansonsten haben wir eigentlich wenig Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Tatorten. Ja, und es kommt dann, wie es kommen muss. Also, es war so geplant, dass Yukiko sich dann als Yusaku verkleidet, weil Yusaku ja eben verhindert ist durch eine Lebensmittelvergiftung. Aber es kommt dann auch so, dass Yukiko auch verhindert wird, weil sie eben das gleiche gegessen hat wie Yusaku. Also können beide nicht ja, vor die Presse treten und oder die Live-Sendung eben abhalten. Und Conan ist jetzt ja, etwas gewurmt, weil er den Fall auch durchschaut hat, möchte aber den Fernsehsender dann entsprechend absagen. Doch dann, ganz zum Schluss dieses ersten Kapitels, klingelt es an der Tür des Hauses und es macht Yusaku Kodo auf, beziehungsweise steht vor der Tür. Aber es ist nicht Yusaku Kodo, sondern eventuell eine andere Person, die sich als Yusaku Kodo verkleidet hat. Wer das denn ist, das erfahren wir entweder in Band 100, der dann ja, hoffentlich vor September 2022 erscheint, oder ihr nutzt jetzt die Chance und lest, wie ich schon am Anfang des Podcasts erwähnt hatte, weiter mit Detektiv Conan Weekly. Da müsstet ihr dann einsteigen mit Weekly 1059. Das wäre wäre das nächste Weekly, was ihr dann lesen müsstet, wenn ihr jetzt so geflasht seid von dem letzten Fall hier aus Band 99 und unbedingt wissen wollt, wie es denn weitergeht, wer sich denn hier eventuell als User Kokudo verkleidet hat und ob diese Live-Sendung denn tatsächlich so stattfinden kann, wie sie eigentlich geplant war. Und ja, ich übergebe damit an euch, falls ihr schon ein Fazit abgeben wollt. Ich glaube, so viel ist ja hier noch nicht zu sagen. Wir kennen den Fall natürlich schon aus Weekly in voller Gänze, aber ja, bisher haben wir hier nur ein Kapitel vorliegen. Wenn ich hier so auf dieses Kapitel beschränke, dann würde ich sagen, das gefällt mir alles sehr gut. Ich mag am Anfang, wie Yusaku halt so rauskommen und die so sagen, ah, sie haben hier diesen Fall mit Kaito Kid gelöst und so. Und ihr entlastet und Yusaku sagt so, ah nee, ich bin etwas ganz anderem hier. Das mit Kid habe ich so nebenbei gemacht, irgendwie so. Ich war hier eigentlich wegen dem Mordfall. Das fand ich ganz cool, wie Yusaku das alles so macht. und dass er auch diesen coolen Spruch da bringt, irgendwie, haben sie noch eine Worte an Kaito Kid, und dass er dann so sagt, ey, yo, Kaito Kid, wenn du irgendwie denkst, du stehst in meiner Schuld, kauf doch ein Buch von mir. Ich brauche noch mehr Geld. Das fand ich alles ganz nett. Und so Interaktion, ich liebe ja Shinichi und ich liebe die Familie Kudo. Und ich liebe auch Shinichi mehr als Conan, beziehungsweise ich sehe Conan nicht so als unterschiedlichen Charakter zu Shinichi. Und dass wir hier mehr Interaktionen sehen mit seiner Mutter, dass er mit ihr also einkaufen geht und so ein bisschen Kudo-Familiendynamik sehen, das freut mein Kudo-Familien-Fanherz doch schon sehr. Und wie sie dann so mit ihm spielen und wie Yuki-Kun auch so ein bisschen teasert. Ja, wenn Akai hier gewesen wäre, dann hätten wir dich natürlich gar nicht erst anrufen müssen, ne? Aber jetzt, wo du schon mal hier bist, ne? Und dann so sagt, Und das Conan dann so sagt, oh ja, ich habe den Fall gelöst. Und seine Mutter ist dann so, ah, oh, mein Shinichi, ja, toll. Dann verkleide ich mich mal, auch wenn wir den Täter nicht haben. Und Conan ist dann so, ja, den Täter habe ich eigentlich auch schon durchschaut. Naja, ich bin halt cool. Und dann so, also so für sich gesehen, ich bewerte jetzt nicht den ganzen Fall, sondern nur dieses Kapitel, aber so von diesem Kapitel her, vielleicht auch, weil ich eben so Fan von dieser speziellen Charakterkonstellation bin, also allgemein, hat mir dieses Kapitel sehr gut gefallen. Da musste ich sehr viel lächeln und da hatte ich so ein wohliges Gefühl, das fand ich schön. Ja, ich muss dazu noch sagen, es sind hier übrigens auch nur Erzählungen von den Tatorten. Also wir sind nicht direkt am Tatort, wie auch bei diesem Kogoro-Toilettenfall. Ich weiß nicht, wie es dir hier gefallen hat, Johannes. Eventuell etwas besser oder schlechter als bei Kogoro? Ja. Immerhin haben wir hier konkret die ganzen Polizeiakten und Tatortfotos und alles drum. Ja, es ist ein bisschen anders tatsächlich von der Aufmachung, aber schon vom Stil her ähnlich. Also, ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja insgesamt in dieser TV-Show oder wird es hier eingebettet. Von daher finde ich das da okay, sage ich mal. Bei dem anderen Fall, da hätte er jetzt irgendwie nicht davon. Ich weiß nicht. Also, ich finde es hier besser irgendwie umgesetzt. Ich glaube, das ist auch irgendwie. Hat auch was damit was zu tun, dass man nicht wirklich das rein Erzählung hat. Ich meine, mit dem anderen Fall, da hatten wir auch irgendwie, hat Yoko ja nochmal irgendwie das Foto gezeigt von den einzelnen Leuten und so, was ja auch irgendwie dann für das Motiv eine wichtige Rolle gespielt hatte am Ende. Aber hier, weiß ich nicht, da hat man ja wirklich unzählige Fotos, die sich Conan auch irgendwie angucken konnte und da, weiß ich nicht, hat mir das hier besser gefallen, muss ich sagen. Was mir natürlich nicht gut gefallen ist, dass Atsumi Morita, eine Namensvetterin, gestorben ist. Das hat mir nicht gut gefallen, aber ansonsten auch was Lasse eben gesagt hatte mit dem Zusammenspiel der Familie Kudo, das hat mir richtig gut gefallen. Bin ich ganz bei dir. Also das zu sehen und so, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Auch ich durfte viel lächeln und ja, schöner Einstieg, wirklich schöner Einstieg. Ja, schöner Einstieg finde ich hier auch sehr gut. Ich finde, es passiert schon so viel in diesem nur ersten Kapitel und dachte eigentlich so, ihr habt es gesagt, es sind nur drei Kapitel. Ich dachte, da wird noch wesentlich mehr draus bei dem, was hier alles noch so angesprochen wurde. Aber ihr könnt es ja, wie Philipp schon sagte, dann im Wiki zu Ende lesen oder ihr wartet mit mir zusammen auf Band 100, dann nächstes Jahr. Also ja, fand ich sehr schön den Einstieg hier. Alles, was ihr so gesagt habt und auch Yusaku Kudos Auftritt ganz am Anfang, fand ich auch sehr schön und ich möchte hier erwähnen, weil bis zum Band 100 werde ich es vergessen haben, die Szene hier war schön, wo er dann eben von dieser Sondersendung berichtet, wo er den Fall aufklären will und er da ganz freulich darüber berichtet, diesem Reporter, haben sie noch nicht davon gehört, da trete ich auf und dann sage ich alles und dieser Reporter denkt sich nur, ah, das ist ja schön, die Sendung läuft gar nicht bei uns, so, das fand ich eine sehr schöne Szene und er redet da voll begeistert von und Ja, auch was Lasse gesagt hatte mit dem, du willst mir danken, dann kauf mein Buch. Also, sehr schöne Szenen hat er hier. Und ja, dann auch. Aber so das Typische, dass er dann ausgenockt wird und dann wird Yukiko wird auch noch ausgenockt. Also ich bin sehr gespannt, was da noch alles passiert. Und jetzt auf einmal steht da Yusaku Kudo wieder vor der Tür und grinst so. Also man kann sich schon ein paar Gedanken machen, wer das sein könnte. Aber ja, wir werden es in Band 100 erfahren. Noch so ein kleines nettes Detail, dass dann im Hintergrund, wenn man den Sendeplan sieht, dass da sich die Zeit genommen wurde, da so ein bisschen die Unterhaltungssendung, die da vorläuft, so zwei Sessel Buntes zu nennen, in Anlehnung an die DDR-Unterhaltungsshow Ein Kessel Buntes. Und dann irgendwie so auch dieses Fernsehdrama XXL und dann kamst du, finden sie zusammen und so. Dass man sich da auch so ein bisschen die Mühe gemacht hat, das alles so richtig zu übersetzen und nicht einfach nur so wörtlich, sondern hier auch so einen kleinen deutschen Gag mit einzubauen, ist ganz nett. Was mir jetzt nur noch eingefallen ist, wo wir gerade am Loben sind, ich fand auch irgendwie diese, ich weiß nicht, dieses ganze Kapitel hat schon so viele kleine, nette Sachen, worüber man dann einfach schmunzeln oder lachen muss und auch dieses, ja, natürlich, ich habe dasselbe gegessen wie mein Ehemann, wir sind ja schließlich ein Ehepaar an der einen Stelle, dann auch als Konfrakt, ob sie etwa dasselbe gegessen hat wie Yusaku. Ich weiß nicht, da waren so viele kleine Sachen drin, die einen irgendwie zum Schmunzeln gebracht haben, wo man sich so gedacht hat, so ja, das hättest du vielleicht dann auch mal früher erwähnen können oder so. Das ist halt irgendwie, und irgendwie dann auch wieder dieses typische Kudo-Ding, dieses Selbstbewusstsein in der Selbstpräsentiererei, das ist schon, dieses kleine bisschen Arroganz, das ist schon immer wieder nett, wenn man das so dann spürt, dass das dann immer so ein Ding ist, was so in der Familie geblieben ist, auf jeden Fall. Zumindest beim Vater und beim Sohn auf jeden Fall. Und bei Yukiko sieht man das ja auch an vielen Stellen. Das ist schon irgendwie ganz nett. Da muss man dann sehr viel schmunzeln. Also es hat viel Spaß gemacht, dieses Kapitel zu lesen. Und da hatte ich auch, als ich das im Wiki gelesen hatte, hatte ich irgendwie auch gar keine Lust, jetzt lange auf das nächste Kapitel zu warten. Da hätte ich auf jeden Fall die Wartezeit gerne schneller vorbeifliegen sehen. Eine Wartezeit, die wir auch ganz schnell vorbeisehen wollen, ist natürlich auch die Wartezeit auf Band 100. Denn tatsächlich ist Band 99 mit diesem Kapitel, wie gesagt, schon zu Ende. Uns bleibt jetzt erstmal noch ein Blick in das kleine Lexikon der Meisterdetektive. Teil 99, diesmal wird Mao Mao vorgestellt. Und wie immer übernimmt diese Vorstellung Olli. Ja, genau. Also es geht hier um Mao Mao. Und ich denke mal, vom Namen her würde ich vermuten, dass es eine Chinesin ist. Eine Meisterdetektivin aus China, aber später erfahren wir dann, dass es wahrscheinlich eher irgendwie im Orient oder so spielt, denn eigentlich ist sie ja noch relativ jung, hat von ihrem Adoptivvater gelernt, so ein bisschen Arzneimittelwissen und sowas angehäuft und macht auch mal gerne Selbstversuche mit Gift und ja, später wird sie dann in den kaiserlichen Palast bestellt und soll dort als eine der Hofdamen arbeiten, aber trotzdem hat sie immer noch ihre detektivische Neugier mit sich und ja, da kommt es dann eben so, dass sie dann doch eher dem Detektivischen nachgeht und eher als Vorkosterin von Speisen arbeitet und irgendwelchen ja, Intrigen auf die Schliche kommt und dann da so quasi als Ermittlerin in diesem orientalischen Palast, so nenne ich ihn mal, dann tätig wird. Und dann hat Aoyama noch eine kleine Anekdote von seinem Conan, den er gerne mal in irgendeiner Fachzeitschrift sehen würde. Nur leider gäbe es ja keine Fachzeitschriften von Detektiven. Vielleicht eine Marktlücke? Ja, vielleicht. Kurzes kleines Hintergrundwissen, was ich vielleicht jetzt nochmal einstreuen kann. Sie stammt aus der Serie The Apothecary Diaries, also Apotheken Tagebücher quasi so mäßig. Und das ist eine japanische Buchreihe, beziehungsweise erst ein Internetroman, dann wurde es so als Roman gepublished, dann nochmal als Light Novel. Es gab tatsächlich auch zwei Manga-Adaptionen, einmal bei Square Enix, bei Monthly Big Gangan und einmal bei Shogakukan tatsächlich im Monthly Sunday Gene X. Das hat Shogakukan so ums Millennium rumgegründet, weil das sind die Gene X-Mangas für die neue Generation. Und da lief auch so eine Manga-Adaption. Das heißt, Mao Mao, so ein kleines bisschen, ist die auch bei Shogakukan beheimatet, wenn auch nur mit einer Manga-Adaption. Und ich finde Aoyamas Zeichnung, also man kann sich zum Beispiel auf Wikipedia, wenn man diese Serie guckt, das Cover sehen. Da sieht man tatsächlich auch Mao Mao mit diesem Blatt so im Mund. Das ist scheinbar so das Markenzeichen von ihr so. Und ich finde Aoyamas Zeichnung davon ganz nett, wie er sie umgesetzt hat in seinem Stil. Tatsächlich dieses Mal etwas, was wir in Detective Conan eigentlich hatten wir das jemals schon, dass die Preview, die Vorschau aus dem japanischen Band quasi für den deutschen Band adaptiert wird. Wir sehen Jin, wir sehen Conan, wir sehen einige Dialogfetzen quasi wie in einem Filmtrailer. Und wenn wir dann noch mal eine Seite umblättern, sehen wir noch ein großes. Man kann sich richtig vorstellen, wie das so mit der Musik ist. Und dann, wenn man die Seite umblättert, hört die Musik auf und dann ruft jemand, wartet. Und dann Detektiv Conan, Band 100. Der Countdown hat begonnen. Fand ich richtig cool, dass man sich hier für Band 100 da die Mühe gemacht hat, die Vorschau tatsächlich auch für den deutschen Band zu übertragen. Das fand ich richtig cool. Ja, finde ich auch. Also das macht richtig Lust auf Band 100 und man denkt sich, Alter, jetzt soll ich warten, nachdem ihr das jetzt so angeteasert habt. Also, und ich kann mir das auch wirklich vorstellen, das ist halt so, wenn man sich jetzt so die Stimmen von den deutschen Sprechern irgendwie beim Lesen vorstellt oder so und dann so denkt, was der eine oder der andere sagt und dann, wenn man umblättert, so richtig wie bei so einem Conan-Film, richtig so typisch dieses wartet und dann kommt epische Musik oder sowas. Und dann sehen wir da einfach nur Detektiv Conan Band 100, richtig gute Zahl und alles. Und ja, da freue ich mich schon drauf, wenn wir dann darüber berichten, wenn wir ihn in den Händen halten, wenn wir ihn lesen können. Das wird, glaube ich, gut. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, wenn ich den Band 100 dann in den Händen halte. Aus mehreren Gründen. Ich meine, jetzt durch diese ganzen Teaser hat man dann irgendwie noch mehr Lust darauf, aber auch einfach Band 100 von Detective Conan, das ist schon cool. Da freue ich mich richtig drauf. Dann haben wir wie immer noch ein paar Seiten Werbung. Atelier of Witch Hat, Color of Happiness. Detective Conan Best in the West. Ah, ein toller deutscher Sonderband. Gleipnir, Hurimiya, Detective Conan Special Romance Edition. Warum ausgerechnet die? Naja. Und dann ganz am Ende haben wir das Stop-Boot. Das Impressum hatten wir ja schon am Ende. Und dann sind wir einmal von vorne bis hinten durch diesen Band Detective Conan durchgegangen. Band 99, wie gesagt, ein Band vor dem Meilenstein. Band 100. Ich fand den Band sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen, haben wir natürlich auch in den Fallbewertungen von mir und uns allgemein auch gemerkt. Ich finde den Kaffeefall super, der unheimliche Farm war toll. Der Wakita-Fall vielleicht ein bisschen schwächer als die ersten beiden, aber auch gut. Und das letzte Kapitel habe ich ja gerade schon mich darüber ausgelassen, wie glücklich mich das gemacht hat. Also ja, ich bin rundum zufrieden. Toller Detektiv Conan-Band. Natürlich als Vorgriff, wenn man dann in Band 100 das volle Erlebnis haben will, dass hier so der Einstieg ist. Toll, aber auch so als Fan der Serie sollte man zuschlagen. Und wie gesagt, dass Egmont Manga die meisten Fehler entfernt hat, gut, wurden auch ein paar gemacht, haben wir thematisiert, aber dass die meisten gröberen Fehler rausgeflogen sind vorher, finde ich auch nochmal extra Lob. An dieser Stelle auch nochmal, ja, toller Band, greift ruhig zu, finde ich toll. Ja, wollte ich auch nochmal so erwähnen mit dem Extralob an Egmont Manga, weil die deutsche Umsetzung einfach wirklich diesmal sensationell gut gelungen ist. Also muss ich tatsächlich sagen, bis auf diese Kleinigkeiten, ihr habt ja jetzt gehört, was umsetzungstechnisch vom Weekly in diese Bandversion ja auf der Strecke geblieben ist, sage ich mal. Das ist ja wirklich nicht viel, wenn man bedenkt, dass vorher ein Haufen Fehler drin war, die wir sonst, ihr wisst ja, wie fehleranfällig Weekly auch tatsächlich ist. Das ist keine Kritik an Weekly. Weekly ist toll, so wie es funktioniert. Da sind Fehler auch durchaus erlaubt. Aber in Band 98, 97, 96, ich glaube sogar 95, hatten wir immer durchgehend Fehler, die wir besprochen hatten und auch eine haufenweise Fehler. Da stand der ganze Podcast nur aus der Fehleraufzählung eigentlich. Und diesmal haben wir uns wirklich darum gekümmert, was sind die Fälle so, wie sie auf uns gewirkt haben und so weiter. Also vielleicht auch eine ganz andere Dynamik hier im Podcast. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, sonst hört euch nochmal die anderen Podcasts zu Band 95 bis 98 an. Ja, inhaltlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Band in der Gesamtbetrachtung von Detective Conan irgendwann mal auf der Strecke bleiben könnte, so als Vorbote von Band 100. Aber ja, mir hat es auch tatsächlich insgesamt sehr gut gefallen. Durchgehend verschiedene Fälle, die auch verschiedene Charaktere mit in den Fokus gebracht haben. Trotzdem ist der Haupthandlungsstrang vorhanden geblieben. Immer mit so kleinen Einspielern, wir hatten hier so ein bisschen diese Corona-Momente, lachhafte Momente, dann wieder sehr ernste Momente, dann den, ja, die Tollpatschigkeit von Rumi, dann hatten wir Masumi, was ja auch so ein bisschen, oder die Masumi-Conan-Mary-Szene, allein diese Wermut-Mary-Szene ist natürlich Gold wert. Und jetzt ganz zum Schluss nochmal Yusaku so als runden Abschluss, eventuell ja auch ein Meisterdieb, den wir dann im kommenden Band wiedersehen werden. Ja, also für mich auch rundum gelungen. Ich weiß gar nicht, was es hier zu kritisieren gibt. Also können auch 5 von 5 Band 99 vergeben. Kauft euch den Band 5 mal. Ich glaube, allein für diese Auflösung, wie das alles mit Mary passiert ist, wird dieser Band, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Also das stimmt, ja, das habe ich ganz unterschlagen. Ja, das stimmt. Dieser Reveal war schon gut und wie ausgeführt wurde, da wird man auch dran denken, wenn Mary in der Zukunft noch mal wichtig wird. Zumindest die Kussszene, die wird man in 50 Bänden auch noch gut erinnern können, weil sie halt so ikonisch ist. Ja, ich möchte mich anschließen. Ich spreche auch eine klare Kaufempfehlung für Band 99 aus. Einmal natürlich, weil hier wirklich Qualität geboten wird, weil hier ja die Fehler korrigiert wurden, wie ihr schon gesagt habt, wie ihr es gehört habt. Das ist sehr schön, dass man hier, ja, wie gesagt, nur die Kleinigkeiten hat, über die man drüber hinwegsehen kann. Ihr habt es gehört. Und ansonsten haben wir hier, ja, quasi in jeder Geschichte mal mehr stärker, mal weniger stärker, einen Teil der Haupthandlung mit drinne. Und ja, was eben allein schon den Rückblick mit Mary und Masumi betrifft, dass wir da quasi erfahren, wie die Geschichte angefangen hat, warum Masumi überhaupt da ist und eingeführt wurde und ja, wie man eben entsprechend jetzt ihre Fälle nochmal mit ganz anderen Augen lesen kann und dann die einzelnen schönen Szenen, die wir gehört haben und die Panels und ja, auch was Wiebke gesagt hatte, der Moment, wo Rumi ihr Handy in diesen Wassereimer fällt und die entsetzten Gesichter von Ai und Genta, diese Schreckausdruck, einfach nur göttlich. Und dann im nächsten Panel, wir können die Polizei aus irgendwelchen Gründen nicht mehr rufen. Ich mache voll den genervten Gesichtsausdruck. Sehr schön gezeichnet und ja, alles in allem habt ihr es gerade gehört. Also kauft euch Band 99, kann man nichts mit falsch machen. Ist auch eine schöne Zahl in der Sammlung und man kriegt gute Geschichten, die gut und abwechslungsreich sind und ja, auch am Anfang ist es nicht ganz so tragisch, wenn man Band 98 nicht hat, aber hier kriegt man auf jeden Fall alles geboten, was einem als Conan-Fan, ja, geboten werden sollte. Ja, also zum Inhalt möchte ich gar nicht mehr so viele Worte verlieren, da haben wir jetzt schon ausführlich insgesamt drüber gesprochen, vielleicht ganz generell super Fälle drinne. Was ich besonders hervorheben möchte, ist auch das, was ihr schon gesprochen hattet mit den Fehlern. Denn für mich war das jetzt endlich mal wieder ein Detektiv Conan-Band, ein regulärer, der einfach ein angenehmes Leseerlebnis hatte. Es war einfach nicht so, dass ich dann irgendwie geguckt habe und ach, was ist denn das für ein Fehler und ach, das hatten wir doch schon mal beim Weekly und jetzt ist der auch hier drin. Sondern es war einfach ein ganz angenehmes Lesen und es gab jetzt nicht so, wo ich dachte, okay, das stört mich jetzt massiv oder da ist mir jetzt so ganz krass was ins Auge gesprungen, wie zum Beispiel eine leere Sprechblase oder fehlende Panels oder irgendwas. Gut, andere Geschichten. Da gab es ja genug leider Fehler, die gemacht wurden und hier war das endlich mal so, man konnte es lesen und man hat sich nicht gefragt, hä, macht das überhaupt Sinn oder was ist denn das? Das war einfach wirklich angenehm. Es war einfach angenehm, diesen Band zu lesen und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und deswegen auch hier nochmal das Lob. Schön, dass die Fehler nicht mehr drin sind, dass da jetzt drauf geachtet wird und bitte, bitte auch mein einziger Wunsch für Band 100, dass es dann da auch so läuft und möglichst kein Fehler es in Band 100 schafft und dann bin ich rundum glücklich und hier jetzt Band 99, da wurde schon ein sehr guter Grundstein gelegt dafür. Ja, den Wunsch unterstreiche ich auch nochmal eindringlich, also ich möchte bei Band 100 bitte wirklich, wirklich was Gutes da haben, es muss doch möglich sein und auch im Interesse von Egmont Manga sollte das jetzt aus Band 99 einfach fortgeführt werden, genauso nochmal bei Band 100. Perfekt. Ja, also ich will auch gar nicht mehr zu viele Worte verlieren. Es hat einfach Spaß gemacht, den Band zu lesen und das kann man dann nur jedem anderen Conan-Fan auch empfehlen. Also auch von mir ein großes Lob an dieser Stelle. Und damit sind wir auch wieder am Ende eines weiteren Conncast-Themen-Podcasts angelangt. Und diesmal endlich mal wieder ein Band-Podcast und nicht ein Zero-T-Term oder Sonderband. Und endlich mal wieder ein Band-Podcast, wo wir am Ende nicht genervt rausgehen, sondern mit Freude rausgehen, weil uns diesmal nicht tausende Fehler genervt haben. Toll. Ich verweise noch auf unsere Projektseiten auf connews.org. Versorgen wir euch mit den neuesten Neuigkeiten zu DirektivConnen. In conforum.org könnt ihr mit anderen Leuten diskutieren, um alles rund um DirektivCon informieren. Könnt ihr euch bei conwiki.org und mitmachen könnt ihr da auch. Wenn ihr Wissen beitragen wollt, ist ein Mitmachprojekt, wie viele andere Wikis auch. Wenn ihr eher so ein bisschen chatten wollt, dann haben wir auch einen Discord-Server, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Ihr könnt uns finden auf Social Media, instagram.com/connews, da könnt ihr dann auch mal so abstimmen, welches Cover euch besser gefällt. twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews, vielleicht hört ihr diesen Podcast vor allem da, kann ja sein. Unterstützen geht per Amazon Reflink über unser Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost boostet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Einschalten und ich wünsche euch viel Spaß mit den Geschichten aus Band 99.